Ja, dann begrüße ich euch ganz herzlich zu der Veranstaltung heute hier im Golem. Mein Name ist Lukas, ich bin heute aus Weimar hier angereist. Alvaro vom Golem hat mich eingeladen. Wir hatten schon seit längerer Zeit eigentlich mal Kontakt, weil Alvaro ist auf die Veranstaltungsreihe aufmerksam geworden, die ich in Weimar organisiere, Kunstspektakel und Revolution. Die läuft jetzt schon seit mehreren Jahren und da geht es immer um das Verhältnis von Ästhetik und Gesellschaftskritik. Und Alvaro hatte sich darum gekümmert, dass sozusagen Teile des Programms, das ich in Weimar organisiert habe, dass es hier auch im Golem nochmal wiederholt wird. Genau, und dann hatten wir halt ja einen längeren Mailwechsel und haben dann überlegt, dass es eigentlich ganz nett wäre, wenn wir uns mal kennenlernen. Und Alvaro hat gefragt, was ich denn so mal machen könnte. Und dann habe ich gesagt, ja, ich könnte mal was zur Pariser Kommune machen. Und so ist dann diese Veranstaltung heute hier zustande gekommen. Ich sage erstmal was so zu dem formalen Ablauf heute Abend. Der Vortrag, den ich halten will über die Pariser Kommune, das ist so vom Abstraktionsniveau her jetzt kein, also eher nicht so großartig theoretisch. Also es sind keine großen Thesen, die ich jetzt vorstelle, keine komplexen Gedankengänge, sondern eigentlich will ich mehr oder weniger nur erzählen, was im Frühjahr 1871 in Paris und in Frankreich passiert ist. Und damit, ja, das Erzählen dieser Geschichte, damit das nicht so eintönig ist, habe ich mir überlegt, dass ich zwischendurch immer mal so ein paar Auszüge von einem Hörbuch abspiele, nämlich von dem Hörbuch von Umberto Eco, Der Friedhof in Prag. Das ist, soweit ich weiß, der letzte Roman, den Umberto Eco geschrieben hat. Da geht es um die Entstehungsgeschichte der Protokolle der Weisen von Zion. Das spielt eben auch im 19. Jahrhundert und eben passagenweise auch während der Zeit der Pariser Kommune in Paris. Und die Beschreibungen, die da enthalten sind, die finde ich eigentlich ganz schön. Und da Umberto Eco ja auch ein Historiker ist, ja, kann man sich eigentlich auch darauf verlassen, dass das sozusagen ja, authentische Wiedergaben sind, die aber auch sehr schön erzählt sind. Ja, der Vortrag wird zwei Teile haben. Also ich werde erstmal so eine Dreiviertelstunde lang was sagen. Dann können wir irgendwie so eine Pause machen, vielleicht von 10 Minuten oder eine Viertelstunde. Und dann in einem zweiten Teil, der wird dann noch ein bisschen kürzer sein. Genau, und dann können wir ja schauen, was sich an diesem Abend noch entwickelt. Ich wollte dem Vortrag die Frage voranstellen, warum man sich eigentlich mit der Pariser Kommune von 1871 auseinandersetzen soll. Also bei mir persönlich ist das eigentlich mehr oder weniger zufällig zustande gekommen. Vor 2 Jahren hat mir ein Freund zum Geburtstag einfach dieses Buch hier geschenkt von Lissagaré, Geschichte der Kommune von 1871, und dann habe ich das Buch gelesen und fand die Geschichte einfach übelst spannend. Und dann hat das auch was zu tun mit der Veranstaltungsreihe Kunstspektakel und Revolution, weil 2012 da war so das Rahmenthema des Veranstaltungsblocks, hieß die Verwirklichung der Poesie, und da ging es um die Dichtung im 19. Jahrhundert, und genau, und das sollte so ausgelotet werden, wie war eigentlich innerhalb von diesem Zeitraum das Verhältnis von Dichtung, von Poesie und Revolution. Ja, und wenn man sozusagen im 19. Jahrhundert über Revolution redet, dann gibt es natürlich so zwei Ereignisse, die das so ein bisschen einrahmen. Das ist zum einen die große bürgerliche Revolution, also die französische Revolution von 1789, die eigentlich das ganze 19. Jahrhundert geschwängert hat mit der Erwartung einer weiteren Revolution, weil sie ja selber unvollendet geblieben ist und ja, die eine riesige Erwartung gezeugt hat, dass jetzt sozusagen nochmal eine Revolution kommen muss, die diesmal aber sozusagen eine vollendete sein muss. Und das andere Ereignis ist die Pariser Kommune von 1871, wo dann sozusagen eigentlich sozusagen der wunde Punkt der europäischen Konstellation der Heiligen Allianz in Paris halt dann nach der Niederschlagung befriedet war und die Arbeiterbewegung dann erstmal gucken musste, wie es jetzt weitergeht. Und diese Frage, warum man sich mit der Pariser Kommune von 1871 auseinandersetzt, die ist für mich eigentlich auch eine allgemeinere Frage, nämlich die Frage danach, warum man sich eigentlich mit der historischen Arbeiterbewegung auseinandersetzt. Und ich bekomme das so mit in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, das eben ja so ein bisschen linkskommunistisch angehaucht ist, wo ja die antideutsche Theorie eine sehr wichtige Rolle spielt oder auch die Wertkritik. Da ist eigentlich die Beziehung auf die Arbeiterbewegung meistens eine negative, und man könnte sagen, man ist eigentlich enttäuscht von der historischen Arbeiterbewegung. Und man ist natürlich auch zu Recht enttäuscht von der historischen Arbeiterbewegung, weil das ja mit der proletarischen Revolution nicht geklappt hat, das wissen wir heute. Und wenn man erstmal so enttäuscht ist, dann, also dann ist das natürlich auch die Quelle und die Antriebskraft halt der Kritik, eben dann im Nachhinein zu schauen, was ist denn verkehrt gelaufen, und dann stößt man natürlich auf so Sachen, ja, es gab eine Übermacht der Verhältnisse, es gab strategische Fehlentscheidungen, aber das wirft natürlich auch ein anderes Licht auf, ja, auf die ganze Arbeiterbewegung mit ihren theoretischen und wissenschaftlichen Versuchen. Und ich habe aber so das Gefühl, dass eben, ja, in diesem Zusammenhang, in dem ich mich bewege, dass diese Gründe für diese Enttäuschung, warum man eigentlich enttäuscht ist von der historischen Arbeiterbewegung, dass die eigentlich meistens dann nicht gewusst werden oder vergessen sind. Und dass, ja, dass sozusagen eigentlich nur dieser negative Bezug auf die historische Arbeiterbewegung übrig geblieben ist. Aber sozusagen, warum man denn traurig sein soll, dass es mit der proletarischen Revolution geklappt hat, da, also das weiß man eigentlich gar nicht so richtig. Und deswegen, ja, finde ich das eigentlich sozusagen ganz gut, einfach sozusagen, ja, so ein bisschen eine Geschichtsschau zu betreiben und eben genau vielleicht sozusagen die Gründe zu suchen, warum man enttäuscht sein kann von der historischen Arbeiterbewegung. Ja. Genau, also ja, die Veranstaltungen, die ich in Weimar mache, die sind eigentlich meistens in so einem kleineren Rahmen. Deswegen bin ich auch ein bisschen aufgeregt. Nehmt's mir nicht übel, wenn man das ein bisschen merkt. Als der russische Dichter, Publizist und Theoretiker der Narodniki-Bewegung Pjotr Lavrov, der selbst an der Pariser Kommune teilgenommen hatte, 1880 in Paris eine Reihe von Vorlesungen über die Kommune gehalten hat, eröffnete er seinen Vortrag mit folgenden Worten. Die Pariser Kommune war ein Ereignis, das die Leidenschaften der Sieger wie der Besiegten zu sehr aufgewühlt hat, als dass ihre wahrheitsgetreue historische Darstellung bis heute möglich gewesen wäre. Also schon ein Jahrzehnt nach der Niederschlagung der Pariser Kommune von 1871 unterlagen diese Ereignisse einer solchen Deutungsschlacht, dass einer ihrer Zeitgenossen, einer, der an der Kommune teilgenommen hatte, selbst nicht mit Sicherheit eine wahrheitsgemäße Rekonstruktion dieser Ereignisse behaupten konnte. Lavrov ist sich sehr darüber bewusst, dass die Unmittelbarkeit des persönlich Erlebten nur ein kleiner Ausschnitt eines komplizierten Ganzen ist und mehr noch, er weiß, dass es keine parteilose, nüchtern objektive Berichterstattung über diese Ereignisse geben kann. Auch wenn die Konfliktkonstellationen schwieriger sind, als dass es mit einer einfachen Parteinahme für das Gute getan wäre. Das wird zum Beispiel deutlich daran, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass für den wichtigsten Theoretiker des Staatssozialismus, Wladimir Iljitsch Lenin, in einem seiner wichtigsten Bücher Staat und Revolution, die Pariser Kommune und die Erfahrung der Pariser Kommune und ihrer Niederschlagung ein wesentlicher Ausgangspunkt seiner Überlegungen gewesen ist. Sodass sich später noch die Sowjetunion mit ihrer mörderischen Staats- und Polizeimaschinerie als rechtmäßige Erbin der Kommune in Szene setzen konnte. Vielleicht lässt sich sagen, dass die Pariser Kommune neben der späteren Oktoberrevolution von 1917 für lange Zeit eine der wichtigsten historischen Erfahrungen und Bezugspunkte für die ganze kommunistische Bewegung gewesen ist. Und dies in ihren Spaltungen und Fraktionierungen. Die Spaltung der Internationalen Arbeiterassoziation, die im Ausschluss der Anarchisten mündete, wurde auch diskutiert anhand von unterschiedlichen Interpretationen über die Fehler der Kommune. Die Dissidenten der Arbeiterbewegung bezogen sich auf sie, wie auch die größten Staatsapologeten der Linken. Der Feminismus und die Frauenbewegung finden hier ein Lehrstück über die Emanzipation der Frauen. Jene Fans des spektakulären Bildes vom kämpfenden revolutionären Mann finden hier Vorbilder des Heroismus und des Märtyrertodes auf den Barrikaden. Lange Zeit gab es in der Geschichte der kommunistischen Bewegung keine Fraktion, die sich nicht auf irgendeine Weise auf die Pariser Kommune bezogen hätte. Schon aufgrund dieser Gemengelage ist ein unschuldige, unvoreingenommenes Erzählen über dieses Ereignis unmöglich. Doch die Bedingungen der Rekonstruktion der Pariser Kommune ist heute nochmals erschwert. Nicht nur, dass diese Ereignisse von unterschiedlichen Erzählungen überlagert und überschrieben sind, sie ist heute beinahe gänzlich dem Vergessen anheimgegeben. Zumindest mir geht es so, dass wir bei einer Rekonstruktion der Pariser Kommune beinahe von Null anfangen müssen, wenn wir uns das historische Wissen darum selbsttätig aneignen wollen. Und für mich ist eben auch so ein Vortrag zu halten, also der Anspruch ist vielleicht auch so, wie ich das eben schon gesagt habe, einen gewissen Mangel gegenwärtiger kommunistischer Theorieproduktion zu beheben, dass diese zwar dem Anspruch nach mit konkreten historischen Forschungen einhergehen muss, gerade angesichts der Einsicht, dass die Verhältnisse historisch geworden sind und daher die Vergangenheit in der Gegenwart aufgehoben ist, dass diese historische Forschung aber oftmals kaum betrieben wird. Und wenn ich jetzt einen einführenden Vortrag über die Pariser Kommune von 1871 halte, muss ich gerade, weil ein Wissen um die Kommune kaum tradiert ist, ein Stück weit hinter den Anspruch einer wirklich kommunistischen Geschichtsschreibung zurücktreten. Dieser Anspruch wäre, die Geschichte gegen den Strich zu bürsten, nach Unabgegoltenem zu suchen und die Vergangenheit von der Gegenwart her zu beleuchten. Was ich jetzt mache, wird zunächst aber eher eine klassische Erzählung, gewissermaßen eine positive Erzählung von Ereignissen sein, um in einem ersten Schritt zunächst erst einmal einen Eindruck zu vermitteln, was vom 18.03. bis zum 28.05.1871 in Paris geschah. Wenn man verstehen will, wie es zu einer solchen Bewegung kommen konnte, die 1871 in Paris die Kommune ausrief, muss man sich zunächst die vorangegangenen Revolutionen vergegenwärtigen, die nicht nur entscheidend für die ganze europäische Geschichte waren, sondern auch in die Erfahrungen der möglichen revolutionären Subjekte entscheidend eingegangen war. Zunächst ist hier die Französische Revolution von 1789 zu nennen, deren drei Phasen relativ bekannt sind. Von 1789 bis 1791 steht der Kampf um bürgerliche Freiheitsrechte im Mittelpunkt, der in der Errichtung einer konstitutionellen Monarchie mündet. Von 1792 bis 1794 radikalisiert sich die revolutionäre Bewegung und gewinnt radikaldemokratische Züge, eine Bestrebung, die vor allem durch die Sans-Culottes getragen wurde, was schließlich jedoch in eine Diktatur des Wohlfahrtsausschusses mündet, was bekanntermaßen eben mit den Jakobinern zusammenhing. Von 1795 bis 1799 siegen besitzbürgerliche Interessen, die sich gegen die Volksinitiativen für soziale Gleichheit einerseits und gegen die monarchistische Restaurationsbestrebung andererseits durchsetzt. In diesem Zuge gewinnt Napoleon Bonaparte an Boden, der schließlich die Regierungsgewalt an sich nimmt und sich selbst als Kaiser krönt und den Code Civil ausgibt, in dem vor allem, also als eben ein Schlüsselpunkt dieser Verfassung, das Eigentum rechtlich gesichert ist. Damit ist der Feudalismus zunächst überwunden und das Bürgertum kann seine ökonomische Stellung in der Gesellschaft zunehmend sichern. Doch die politische Form der bürgerlichen Gesellschaft, die demokratische Republik, muss noch hinter dem Kaiserreich zurücktreten. In den Kämpfen der Französischen Revolution spielen zwar die arbeitenden Massen, in diesem Fall größtenteils als Handwerker, Bauern und Hausarbeiter, bereits eine wichtige strategische Rolle, doch das Proletariat als Klasse der Lohnarbeiterinnen ist erst im Entstehen begriffen. 1830 hat sich dies bereits geändert. Nachdem Karl der 10. König geworden ist und das unumschränkte Königtum wiederherstellen will, ist die industrielle Revolution bereits vorangeschritten, es hat sich ein städtisches Proletariat herausgebildet und das Bauerntum verwandelt sich mehr und mehr in eine Klasse von lohnarbeitenden Ackerbauern. Als eine verschärfte Zensur, Wahlbeschränkungen und eine fast vollständige Entrechtung des Parlaments 1830 die Pariser Julirevolution auslöst, ist am Sturz Karls X. Eine Koalition von Bürgertum und Proletariat beteiligt. Das Proletariat hat noch keine eigenständige politische Organisation und erhofft sich von einer Beseitigung des Königtums die soziale Gleichstellung. Doch die Julirevolution verläuft anders. Nachdem Karl X. Gestürzt ist, übernimmt das Bürgertum die Macht und setzt unter Führung des Bürgerkönigs Louis Philippe eine konstitutionelle Monarchie ein, mit der sie auch gegen das Proletariat, das ihr zuvor zum Sieg verholfen hatte, seine Interessen durchsetzt. Louis Philippe steht danach an einer doppelten Front. Zum einen muss er den Bestrebungen der Restauration eines erneuten Kaisertums entgegenwirken, zum anderen hat er sich gegen die republikanische Bewegung zu wehren, die von kleinbürgerlichen Radikalen und von Arbeitern getragen wird. Diese Bewegung wird sich im Zuge des Revolutionsjahres 1848 spalten. Im Februar versammelt sich in Paris zunächst ein Massenauflauf von Arbeitern und Studenten, die von Blanqui zusammengebracht worden waren, die gegen die sozialen Verhältnisse protestierten. Dann stürmen die Massen das Palais Royal, Louis Philippe flieht nach England und Frankreich wird zum zweiten Mal als Republik ausgerufen. Aus den Wahlen am 4. März 1848 geht eine liberale bürgerliche Regierung hervor, in der die Interessen der Arbeiter wieder kaum vertreten sind. Heinrich Heine schreibt also über diese Beteiligung des Proletariats eben an diesem Kampf für die Republik, wo eigentlich am Ende immer sozusagen die Proletarisierten die Gelackmeierten sind. Darüber hat Heinrich Heine geschrieben: Nicht für sich, seit undenklicher Zeit, nicht für sich hat das Volk geblutet und gelitten, sondern für andere. Im Juli 1830 erfocht es den Sieg für jene Bourgeoisie, die ebenso wenig taugt wie jene Noblesse, an deren Stelle sie trat. Die Arbeiter fühlen sich eben jetzt wieder 1848 betrogen und führen revolutionäre Bestrebungen fort, die schließlich in die Junirevolution münden. Nun haben sich die Arbeiter zu einer sozialistisch-kommunistischen Bewegung formiert, auch aus der Erfahrung von zunehmenden Streiks, die eben zu einer wichtigen ökonomischen und politischen Waffe wurden. Und diese sozialistisch-kommunistische Bewegung, die sich vom 23. bis zum 26. Juni In diesem Zeitraum hat sie sich heftige Straßenschlachten geliefert. Dieser Aufstand wird von der bürgerlichen Regierung blutig niedergeschlagen. In Paris sterben ca. 4.000 bis 5.000 Arbeiter. Und das ist vielleicht so ein kleiner Vorgeschmack auf das, was dann 1871 passieren wird. Dieses Ereignis, also der Niederschlagung der Junirevolution, gräbt sich tief ins Gedächtnis der jungen französischen Arbeiterbewegung ein. Aber auch das liberale Bürgertum ist gewarnt und setzt aus Angst vor der roten Gefahr Louis Napoleon als Präsidenten ein. Das bedeutet, dass das Bürgertum bereits an dieser Stelle einen Kompromiss mit dem Bonapartismus eingeht, um seine Herrschaft zu sichern, und dass der Graben zwischen Bourgeoisie und Bürgertum unversöhnlich geworden ist. 1851 rächt sich der Kompromiss zwischen Bürgertum und Bonapartismus, indem Louis Napoleon seinen Staatsstreich durchführt. Er löst die gesetzgebende Versammlung auf und verlängert seine Herrschaft erst auf 4, dann auf 10 Jahre. Dieser Staatsstreich geht relativ unspektakulär über die Bühne. Nur in Paris leistet eine kleinbürgerlich-republikanische Bewegung Widerstand, die jedoch in diesem Fall nicht auf Unterstützung des Proletariats zählen kann, das in Erinnerung an 1848 vorerst abwartet. Also die haben sozusagen aus dieser Erfahrung gelernt, dass sie sozusagen die Revolution mitmachen, aber danach entwaffnet und sozusagen niedergemetzelt werden. Und deswegen haben sie sozusagen bei diesem Staatsstreich erstmal abgewartet. Damit hat das Zweite Kaiserreich begonnen. Es ist die Periode unmittelbar vor der Pariser Kommune. Das Zweite Kaiserreich ist diejenige Umbruchsphase, die Walter Benjamin im ersten Teil seines Passagenwerkes als Umstrukturierung der Stadt unter Maßgaben des Klassenkampfes beschreibt. Es ist die Zeit der Weltausstellung, der Entstehung der Passagen, der Entwicklung der Fotografie, der Entstehung der Mode und der zunehmenden gesellschaftlichen Bedeutung der Finanzspekulation. In Bezug auf Paris ist für Benjamin die Osmanisierung entscheidend, die die Entstehung eines Großstadtproletariats immer mehr vorantreibt. Also Osman war ein royalistischer Stadtplaner, der eben sozusagen ganze Schneisen in Paris geschlagen hat und diese ganze Stadt eigentlich umgebaut hat. Und darüber schreibt Benjamin: Osman versucht, seine Diktatur zu stützen und Paris unter ein Ausnahmeregime zu stellen. 1864 bringt er in einer Kammerrede seinen Hass gegen die wurzellose Großstadtbevölkerung zum Ausdruck. Diese vermehrt sich durch seine Unternehmungen ständig. Die Steigerung der Mietpreise treibt das Proletariat in die Faubourgs. Die Quartiers von Paris verlieren dadurch ihre Eigenphysiognomie. Die rote Ceinture entsteht. Osman hat sich selber den Namen Artiste Demolisseur, also Zerstörungskünstler, gegeben. Er fühlt sich zu seinem Werk berufen und betont das in seinen Memoiren. Indessen entfremdet er den Parisern ihre Stadt. Sie fühlen sich in ihr nicht mehr heimisch. Der unmenschliche Charakter der Großstadt beginnt ihnen bewusst zu werden. Der wahre Zweck der Osmanschen Arbeiten war die Sicherung der Stadt gegen den Bürgerkrieg. Er wollte die Errichtung von Barrikaden in Paris für alle Zeit unmöglich machen. In solcher Absicht hatte schon Louis-Philippe Holzpflasterungen eingeführt. Die Breite der Straßen soll ihre Errichtung unmöglich machen und neue Straßen sollen den kürzesten Weg zwischen den Kasernen und den Arbeitervierteln herstellen. Soweit Walter Benjamin. Die Vermeidung eines sozialen Krieges war auch ein wichtiges Anliegen von Louis-Philippe. Im Zuge der industriellen Revolution verschärfte sich die Lage der Arbeiterklasse zunehmend, was sich in einer Reihe von kämpferischen Streiks ausdrückte, die im ganzen Land immer wieder stattfanden. Dabei setzte Louis-Philippe auf eine doppelte Strategie. Er verbindet soziale Reformen mit der Errichtung einer Diktatur, die sich auf Polizei, Bürokratie und Klerus stützt. Da er sich aber auch von einer kleinbürgerlichen, radikal-republikanischen Bewegung bedroht sah, versuchte er die Arbeiterbewegung, die bis 1848 mit den Republikanern gemeinsame Sache gemacht hatte, auf seine Seite zu ziehen. So ist es zu erklären, dass sich die Organisationsbedingungen des Proletariats unter dem Zweiten Kaiserreich zunehmend verbesserten und die Internationale Arbeiterassoziation, die sich 1864 gegründet hatte, zunehmend an Einfluss gewann und sich die Arbeiterbewegung zunehmend radikalisierte. Also wenn man eben sozusagen für die Zeit der großen französischen Revolution von 1789 sagen kann, da hatte das Proletariat noch keine eigenständige politische und ökonomische Organisation. Ab 1864 hatte sie es eben mit der Internationalen Arbeiterassoziation. Konkret bedeuteten die Verbesserung der Organisationsbedingungen, die Legalisierung von Versammlungen, Koalitionsbildungen und Streiks. Auf der anderen Seite konnten die Fragen des Sozialismus nun zunehmend öffentlich diskutiert werden. Lavrov schreibt, wie zwischen 1868 und 1870 die brennendsten Fragen der gegenwärtigen gesellschaftlichen Ordnung eine offene und öffentliche Erörterung fanden. Und ich habe jetzt hier ein Zitat von ihm, wie er sozusagen eben diese Themen, die eben heiß diskutiert wurden, aufzählt. die Lage der Frau in der gegenwärtigen Gesellschaft, die Organisation der Familie nach den herrschenden moralischen und rechtlichen Maximen, das Verhältnis von Kapital und Arbeit, die Reform der Banken, die Organisation von Austausch und Kritik, die gerechte Verteilung der Steuern, die gegenwärtige Organisation der gesellschaftlichen Wohlfahrt und ihre Widersache, die Kritik der Gerichtshöfe, die Untersuchung des herrschenden Strafsystems und so weiter. Man sprach nun innerhalb der Internationalen Arbeiterassoziation zunehmend von einem sozialen Krieg, von der Notwendigkeit einer Revolution und betonte, dass es nicht um bloß politische Probleme gehe, sondern man rückte die soziale Frage ins Zentrum der Auseinandersetzung. Der Kongress der Internationalen Arbeiterassoziation von 1868 in Brüssel schloss mit einer Rede des Delegierten des Generalrats, in der es hieß: Die Revolution von 1830 und 1848 waren lediglich in formalem, nicht jedoch in einem grundsätzlichen Sinn Revolutionen, weil es jetzt notwendig ist, die Grundlage der Gesellschaft selbst zu verändern. Die wirkliche Grundlage der Revolution ist die soziale Frage. Wir wollen keine Regierungen mehr, weil uns Regierungen Steuern auferlegen. Wir wollen keine Armeen mehr, weil Armeen uns erschlagen. Wir wollen keine Religion mehr, weil jede Religion das Denken abwirkt. Und ja, vor allen Dingen das mit der Religion war auch ein recht radikales Statement, weil sich zwar die Organisationsbedingungen verbessert hatten und eben sozusagen die Versammlungen und Koalitionen legalisiert waren, aber weil eben der Klerus eine wichtige Machtstütze war, durfte über Religion öffentlich eigentlich nicht diskutiert werden. Die Radikalisierung der Arbeiterbewegung, die eine Bewusstwerdung darüber bedeutete, dass eine wesentliche gesellschaftliche Veränderung nicht mit friedlichen Mitteln und nur gegen die gegenwärtige bestehenden politischen Institutionen durchgesetzt werden kann, fand jedoch noch keine Entsprechung in einer tatsächlichen Praxis. Es blieb zunächst bei Aufrufen zur Revolution. Die IAA hatte jedoch bereits einen Fokus auf Paris als einem Zentrum der Arbeiterbewegung gelegt. Dort sollte eine Bewegung entstehen, die sowohl gegen das Kaiserreich als auch für eine soziale Republik agierte, wobei es entscheidend ist, dass es um die soziale Republik ging, nicht mehr nur um eine bloße Republik im bürgerlichen Sinne. Es ging also um eine doppelte Kampfansage, gegen Kaiserreich und gegen Bürgertum, das im Kaiserreich seine ökonomische Macht immer mehr entfalten konnte. Dem Kaiserreich blieb die Radikalisierung und der zunehmende Einfluss der IAA nicht verborgen und es reagiert nach einem Höhepunkt partieller Liberalisierung mit einem erneuten Einsatz der Repression. Zahlreiche Gerichtsprozesse werden gegen Mitglieder der französischen Sektion der IAA geführt und das ist natürlich dann auch erstmal ein Problem, mit dem so eine junge Organisation auch erstmal zurechtkommen muss. Doch ein sich anbahnender Höhepunkt der Industrialisierung bedeutete auch eine zunehmende Verschuldung des Kaiserreichs und die politische Form kam in die Krise. Dies ist der Vorabend des Deutsch-Französischen Krieges, den Umberto Eco auch in seinem letzten Buch »Der Friedhof in Prag« beschreibt. Und jetzt kommt eben der erste Auszug von diesem Hörbuch. Ich muss vielleicht dazu sagen, also der Protagonist, der hier spricht, ist selber eben der Autor der Protokolle der Weisen von Zion. Und man merkt das auch in dem, was er sagt, dass das sozusagen ein Rassist und Antisemit ist. Aber sozusagen, ich finde diese Konstruktion dieser Figur interessant und vielleicht auch ein bisschen schwierig, weil das ist nämlich ein Antisemit und ein Rassist, der ein unglaubliches historisches Bewusstsein hat. Aber genau, hört euch das einfach mal an. Ich habe Dalla Piccola im September 1869 getötet. Im Oktober bestellte mich ein Billet von Lagrange, diesmal an einen Quai der Seine. Solche Art sind die Scherze, die einem das Gedächtnis spielt. Vielleicht vergesse ich gerade Tatsachen von größter Bedeutung, aber ich erinnere mich an die Gemütsregung, die mich an jenem Abend unweit des Pont Royal erfasste, wo ich wie von einer plötzlichen Erleuchtung getroffen stehen blieb. Ich stand vor der Baustelle des neuen Gebäudes des Journal Officiel de l'Empire Français, die am Abend, um die Arbeiten zu beschleunigen, von elektrischem Licht erhellt wurde. Inmitten eines Waldes von Balken und Gerüsten konzentrierte eine Lichtquelle ihre Strahlen auf eine Gruppe von Maurern. Keine Worte können die magische Wirkung dieses im Dunkel aufleuchtenden Sternenglanzes beschreiben. Das elektrische Licht. In jenen Jahren fühlten die Törichten sich geradezu umstellt von der Zukunft. In Ägypten war ein Kanal eröffnet worden, der das Mittelmeer mit dem Roten Meer verband, so dass man, um nach Indien zu fahren, nicht mehr ganz Afrika umrunden musste, weshalb viele altehrwürdige Seefahrtsgesellschaften eingehen würden. In Paris hatte eine Weltausstellung stattgefunden, deren Bauten ahnen ließen, dass Baron Haussmanns Verunstaltung der Stadt nur ein Anfang war. In Amerika wurde eine Eisenbahnlinie quer durch den ganzen Kontinent gebaut, und da sie dort erst vor kurzem die Negersklaven befreit hatten, würde dieser Pöbel nun bald die ganze Nation überschwemmen und sie zu einem Sumpf von Gemischtrassigen machen, schlimmer als die Juden. Während des amerikanischen Bürgerkrieges zwischen Nord- und Südstaaten waren Unterseeboote eingesetzt worden, in denen die Seeleute nicht mehr durch Ertrinken, sondern durch Ersticken unter Wasser starben. Die schönen Zigarren unserer Eltern wurden immer mehr durch schwindsüchtige Papierröhren ersetzt, die in einer Minute verbrannten und dem Raucher alle Freude nahmen. Unsere Soldaten aßen seit einiger Zeit schlecht gewordenes, in Blechdosen konserviertes Fleisch. In Amerika war angeblich eine hermetisch geschlossene Kabine erfunden worden, die Menschen mit Hilfe eines wassergetriebenen Kolbens in die oberen Stockwerke von Gebäuden transportierte. Und schon hörte man von Kolben, die am Samstagabend gebrochen waren, und von Leuten, die 2 Tage lang in dieser engen Kabine gefangen saßen, ohne Luft zu bekommen, zu schweigen von Wasser und Nahrung, so dass man sie am Montag tot aufgefunden hatte. Zugleich aber freuten sich alle, weil das Leben leichter wurde. Man erfand Maschinen, die über große Entfernungen miteinander zu sprechen erlaubten, und andere, mit denen man ohne Feder und Tinte schreiben konnte. Würde es eines Tages noch Originale zu fälschen geben? Die Leute standen entzückt vor den Schaufenstern der Parfümerien und bestaunten die Wunder der Hautbelebung durch Lattichmilchsaft, der Haarwuchsförderung durch China-Rinde, der Crème Pompadour mit Bananenwasser, der Kakaobutter, des Reispulvers mit Parmafeilchen, lauter Erfindungen, um die laszivsten Frauen noch attraktiver zu machen. Aber nun auch verfügbar für Näherinnen, die bereit waren, Mätressen zu werden, weil sie an ihrem Arbeitsplatz durch Maschinen ersetzt worden waren. Die einzige interessante Erfindung der neuen Zeit war eine Art Schüssel aus Porzellan, auf der man im Sitzen sein Geschäft verrichten konnte. Aber nicht einmal ich machte mir klar, dass all diese ach so aufregenden Neuerungen das Ende des Kaiserreiches einläuteten. Auf der Weltausstellung hatte Alfred Krupp eine Kanone von nie gesehenen Dimensionen gezeigt. 50 Tonnen schwer, 100 Pfund Pulver pro Geschoss. Der Kaiser war so begeistert davon, dass er Krupp den Orden der Ehrenlegion verlieh. Aber als Krupp ihm dann den Katalog seiner Waffen schickte, die er allen europäischen Staaten zu verkaufen bereit war, überredeten die französischen Oberkommandierenden den Kaiser, das Angebot abzulehnen, da sie ihre eigenen Rüstungslieferanten vorzogen. Unterdessen hatte, natürlich, der König von Preußen zugeschlagen. Doch Napoleon war nicht mehr so wie früher. Seine Nierensteine behinderten ihn beim Essen und Schlafen, zu schweigen vom Reiten. Er glaubte den Konservativen und seiner Frau, die überzeugt waren, dass die französische Armee noch immer die beste der Welt sei, während sie, aber das erfuhr man erst später, nur noch höchstens 100.000 Mann aufzubieten hatte, gegen 400.000 Preußen. Und Stieber hatte schon in seinen Berichten nach Berlin über die Chassepot geschrieben, dass die Franzosen sie immer noch für den letzten Schrei in Sachen Gewehre hielten, während sie in Wahrheit so veraltet seien, dass sie bald nur noch für die Museen taugten. Außerdem freute sich Stieber, hätten die Franzosen keinen dem Deutschen vergleichbaren Nachrichtendienst aufgezogen. Genau, also Umberto Eco hat das hier jetzt schon angesprochen. Im Juli 1970 spitzt sich der Konflikt zwischen Frankreich und Preußen um die Vorherrschaft in Europa zu. Der Kaiser verlangt von Preußen, künftig von einem Anspruch der Hohenzollern auf die spanische Krone abzusehen. Dies lehnt Bismarck am 13. Juli in der berühmten Emser Depesche ab. Der Kaiser fühlt sich davon provoziert und tritt in Überschätzung seiner Militärmacht und gegen die Proteste des Parlaments in den Krieg. Am 19. Juli erklärt Frankreich Preußen den Krieg. In Paris gibt es vereinzelte Arbeiterkundgebungen gegen den Krieg. Die Kundgebungsteilnehmer werden von Polizisten und Bürgern verprügelt. Und die zweite Reaktion der organisierten französischen Arbeiter ist eine Grußadresse an die deutschen Genossen. Sie schreiben darin: Brüder, wir protestieren gegen den Krieg, wir, die wir Frieden, Arbeit und Freiheit wollen. Und die Berliner Genossen antworten: Auch wir wollen Frieden, Arbeit und Freiheit. Wir wissen, dass auf beiden Seiten des Rheins Brüder leben, mit denen wir bereit sind, für die internationale Republik zu sterben. Der Krieg war für die französische Seite von Anfang an aussichtslos. Das schlecht organisierte Heer konnte gegen die Truppen des preußischen Militär- und Beamtenstaates kaum etwas ausrichten. Von Juli bis August erfährt das kaiserliche Heer Niederlage auf Niederlage. Mit der nicht abnehmenden Meldung von Niederlagen wird die Krise des Zweiten Kaiserreiches offensichtlich. In der ersten Adresse des Generalrats der Internationalen Arbeiterassoziation über den deutsch-französischen Krieg heißt es: Was immer auch der Verlauf des Krieges Louis Bonapartes mit Preußen sein möge, die Totenglocke des Zweiten Kaiserreichs hat bereits in Paris geläutet. Es wird enden, wie es begonnen, mit einer Parodie. Aber vergessen wir nicht, dass es die Regierungen und die herrschenden Klassen Europas waren, die es Louis Bonaparte ermöglichten, 18 Jahre lang die grausame Posse der Restauration des Kaiserreichs zu spielen. Am 2. September kapituliert Napoleon bei Sedan. Er wird von den Preußen gefangen genommen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hat das Kaisertum in Frankreich keinen einzigen Anhänger mehr. Lavrov schreibt darüber: Als die Nachricht über die Niederlage bei Sedan nach Paris gelangte, hatte das Kaiserreich keinen einzigen Verteidiger mehr. Die Ausrufung der Republik war ein so ruhig und ohne Aufhebens vollzogener Akt, als ob es sich um eine ganz gewöhnliche und alltägliche Sache handelte. Ohne Aufregung brachen die Bataillone der Nationalgarde die Adler des Kaiserreiches von ihren Fahnenstangen. Ebenso ruhig nahmen die Geschäftsleute dieselben Adler von ihren Ladenschildern. Die Polizei verbarg sich. Die Regierung verschwand. Nach der Formulierung der Adresse des Generalrats der Internationale vom 9. September hat die Republik nicht den Thron umgeworfen, sondern nur seinen leeren Platz eingenommen. Sie ist nicht als eine soziale Errungenschaft proklamiert worden, sondern als eine nationale Verteidigungsmaßregel. Das Kaiserreich fiel in sich selbst zusammen. Die Frage war folgendermaßen gestellt: Wer wird es ersetzen? Wer ist dazu bereit? Um diese Frage beantworten zu können, lohnt es sich, bevor wir uns den weiteren Verlauf der Ereignisse anschauen, einen Blick auf die gesellschaftlichen Kräfte in Frankreich zu lenken. Zunächst ist hier das Gefälle von Stadt und Land zu beachten. Während Paris ein Zentrum der republikanischen und der Arbeiterbewegung war und sich ohnehin zunehmend modernisierte, war die französische Provinz überwiegend konservativ und royalistisch gefärbt. Ein Umstand, der für die Pariser Kommune noch entscheidend werden wird. Innerhalb von Paris sammelten sich folgende Konstellationen. Zum einen ist hier die organisierte Arbeiterbewegung zu nennen. Sie war in Paris durch 13 Sektionen der Internationale repräsentiert, die sich 1970 zu einer Föderation zusammengeschlossen hatten. Diese Föderation proklamiert eine revolutionäre Lösung der sozialen Frage, ist jedoch in sich zerstritten. Uneinigkeit besteht über die Art und Weise der Durchführung einer möglichen Revolution. Stichworte der Scheidungslinien sind Kollektivismus gegen Individualismus, Zentralismus gegen Föderalismus, Warten auf die Republik oder Revolution jetzt. Parallel zur organisierten Arbeiterbewegung bildete sich in Paris eine Bewegung der Clubs und Versammlungen. Diese sind vor allem republikanisch direktdemokratisch orientiert. In ihnen gibt es Sympathisanten der Arbeiterbewegung, sie sind jedoch größtenteils kleinbürgerlich geprägt und der radikale Flügel dieser Bewegung setzt sich zusammen aus Radikalen, Jakobinern und blanquistischen Verschwörern. Das Milieu der Verschwörer geht über in ein Milieu, das Sammelbecken von verarmten Intellektuellen, Journalisten, Lehrern und proletarisierten Beamten ist. Hier gibt es eine große Sympathie für die Arbeiterbewegung, doch es handelt sich eher um eine dissidente Bewegung, die sich nicht für große Organisationen einspannen lässt. Zahlreiche Personen dieses Milieus bilden eine Vorhut von Massenaufläufen und halten auch spontan öffentliche Reden. Zusätzlich gibt es ein Milieu von Subproletarisierten, das sich zusammensetzt aus verwahrlosten proletarisierten Kindern, verwahrlosten Witwen und Bettlern. Zusätzlich ist Paris Sammelbecken für Kinder und Jugendliche, die es im Gefängnis der Provinz nicht aushalten und nach Paris abhauen, wo sie ihr Glück versuchen wollen. Zu ihnen gehört beispielsweise der junge Dichter Arthur Rimbaud und auch dieses Milieu nimmt teil an Krawall- und Straßenschlachten. Eine entscheidende gesellschaftliche Gruppe ist zudem die der Frauen. Zwar hat die IAA die Gleichstellung der Frau in ihr Programm aufgenommen, doch der Konflikt um die gesellschaftliche Position der Frau ist klassenübergreifend. Beispielsweise hat sich in dieser Zeit eine relativ starke Gruppe von Lehrerinnen gebildet, die die spezifische Lage ihres Berufs problematisierten. Mütter aus handwerklichen Familien und Wäscherinnen sind ebenfalls wichtige Gruppierungen. In bürgerlichen Familien finden sich starke Sprecherinnen eines theoretischen Feminismus. Zuletzt, also man muss dazu sagen, also ich habe jetzt hier sozusagen eher sozusagen die progressiven Gruppen vorgestellt, die eben sozusagen in Frage kommen, wenn man die Frage stellt, welche Gruppe ist denn jetzt in der Lage, sozusagen in der Situation des Zusammenbruchs des Kaiserreiches, welche Gruppe ist dazu in der Lage, sozusagen die Situation halt sozusagen vorwärts treibend halt irgendwie zu übernehmen. Und dazu gehört, also es gibt natürlich dann eben noch sozusagen den Bourgeois-Republikanismus, es gibt die Finanzaristokratie, so nennt Marx das, also sozusagen die Fraktionen der Bürgerklasse, die eben sozusagen mit der Finanzspekulation zu tun hatten, und die Grundbesitzer, die sich allerdings eben politisch wesentlich besser auf dem Land auch organisieren konnten. Zurück zu Paris. Zuletzt ist zu nennen das Militär. Das französische Militär spaltet sich auf ein stehendes Heer, beziehungsweise das Berufsheer auf der einen Seite, das größtenteils regierungstreu eingestellt ist, und auf der anderen Seite die Nationalgarde, also jene Soldaten, die für den deutsch-französischen Krieg einberufen worden waren. Und die Nationalgarde rekrutierte sich größtenteils aus der Arbeiterklasse und beginnt eine demokratische Kultur zu entwickeln. Es wird für die Pariser Kommune die entscheidende Rolle spielen. Nicht zu vergessen ist natürlich das liberale Bürgertum, das sich in dieser Situation in einer seltsamen Zwischenposition befindet. Zum einen hatte es sich mit dem Kaiserreich arrangiert und gehörte zum politischen Inventar. Auf der anderen Seite hatte es sich zuletzt gegen den Kaiser gerichtet und auch die Opposition mitorganisiert. 2 Tage nach der Kapitulation bei Sedan am 4. September ist es das liberale Bürgertum, das die Regierung übernahm. Bürger bemächtigten sich in Paris des Rathauses und der Polizeipräfektur, rufen die Dritte Republik aus und bilden eine Regierung der nationalen Verteidigung. An der Spitze dieser Regierung steht Louis-Jules Trochu. Wichtige Personen waren außerdem Léon Gambetta und Adolphe Thiers als Chef der Exekutive. Ziel dieser Regierung ist es zunächst, die Verteidigung gegen die Preußen aufrechtzuerhalten. Doch bereits im September, vor allem mit der Belagerung von Paris durch die Preußen, ist die Übergangsregierung dazu bestrebt, schnellstmöglich in Verhandlungen mit Bismarck zu treten und einen Friedensvertrag auszuhandeln. Die organisierten Arbeiter sind von Anfang an skeptisch gegenüber dieser Regierung der nationalen Verteidigung, auch in Erinnerung an 1848. In der 2. Adresse über den deutsch-französischen Krieg vom September heißt es: Wir begrüßen die Einrichtung einer Republik in Frankreich, aber zur selben Zeit mühen wir uns mit Besorgnissen, die sich hoffentlich als grundlos erweisen. Diese Republik hat nicht den Thron umgeworfen, sondern nur seinen leeren Platz eingenommen. Sie ist nicht als eine soziale Errungenschaft proklamiert worden, sondern als eine nationale Verteidigungsmaßregel. Sie ist in den Händen einer provisorischen Regierung, zusammengesetzt teils aus notorischen Orléanisten, also sozusagen den Anhängern eines bestimmten Königsgeschlechts, teils aus Bourgeois-Republikanern, und unter diesen sind einige, denen die Juni-Insurrektion von 1848 ihr unauslöschliches Brandmal hinterlassen hat. Die Teilung der Arbeit unter den Mitgliedern jener Regierung scheint wenig Gutes zu versprechen. Die Orléanisten haben sich der starken Stellung bemächtigt, der Armee und der Polizei, während den angeblichen Republikanern die Schwarzposten zugeteilt sind. Einige ihrer ersten Handlungen beweisen ziemlich deutlich, dass sie vom Kaiserreich nicht nur einen Haufen Ruinen geerbt haben, sondern auch seine Furcht vor der Arbeiterklasse. Wenn jetzt in maßlosen Ausdrücken unmögliche Dinge im Namen der Republik versprochen werden, geschieht das nicht etwa, um den Ruf nach einer möglichen Regierung hervorzulocken? Soll nicht etwa die Republik in den Augen der Bourgeois, die gerne ihre Leichenbestatter würden, nur als Übergang dienen zu einer orleanistischen Restauration? Die junge Republik steht also auf wackeligen Beinen. Nicht nur wegen der Kriegssituation, sondern auch, weil sie von innen heraus unterwandert zu werden droht. Marx, der Autor eben dieser Adresse gewesen ist, sollte mit seinen Befürchtungen Recht behalten. Während die Regierung der nationalen Verteidigung nach außen hin eine Verteidigung gegen einen drohenden Rückschritt durch die Preußen propagiert, wandert Adolphe Thiers an den Höfen Europas umher, um für die Vermittlung zu werben, und hat bereits das Angebot im Gepäck, als Kompromiss wieder einen König in Frankreich einzusetzen. Die Öffentlichkeit konnte solche Tendenzen bisher nur ahnen. Am 31. Oktober kommt es in Paris zu einem blanquistischen Putschversuch. Die Blanquisten versuchen, das Rathaus zu stürmen, können jedoch von der republikanischen Mobilgarde überwältigt werden. Die Pariser Sektionen der Internationale hatten sich nicht am Aufstandsversuch beteiligt, da sie beschlossen haben, zunächst auf Distanz zu gehen und die Ereignisse zu beobachten. Als Reaktion auf diesen Aufstandsversuch setzt die Regierung Wahlen an. Also man muss auch eben auch betonen, wenn man dann immer so leicht sozusagen über die blanquistischen Verschwörer spricht, und das gerade, wenn man sich in einer marxistischen Tradition bewegt, oft sehr negativ konnotiert ist, aber Blanqui hat immer wieder, also der hat wesentlich auch dazu beigetragen, dass zum Beispiel die Arbeiterklasse als eine eigenständige politische Organisierung auftreten konnte. Und er hat eben sozusagen auch dafür gesorgt, dass es eine Koalition zwischen Studenten und Arbeitern gab. Und hier eben kann man auch sehen, dass dieser Putschversuch eben auch dazu geführt hat, dass die provisorische Regierung schnellstmöglich eben die Wahlen angesetzt hat. Also als Reaktion auf den Aufstandsversuch setzt die Regierung Wahlen an, die die Regierung entweder bestätigen oder Neuwahlen veranlassen soll. Bei dieser Wahl erhält sie noch eine Mehrzahl der Stimmen und bleibt damit im Sattel. Die Regierung weiß nun jedoch, dass sie es mit einer starken Gegenmacht zu tun hat. Während sie weiter die Kapitulation vorbereitet, versucht sie die Gemüter zu besänftigen, indem sie die nationale Verteidigung propagiert. Im gleichen Zuge versucht sie durch ungleiche Besoldung einen Gegensatz zwischen regulärer Armee und Nationalgarde aufzubauen. Im Gegensatz zur Internationale hatte die Regierung erkannt, dass die Nationalgarde ein entscheidender Faktor in der Gemengelage werden könnte. Nach einigen militärischen Niederlagen, die nicht zuletzt hohe Verluste für die Nationalgarde bedeuteten, unterzeichnet Jules Favre, also der eben der Vorstand dieser Regierung war, die Kapitulation. Die Deutschen verlangen von Frankreich, innerhalb von 2 Wochen eine Nationalversammlung zu wählen, die über Krieg und Frieden entscheiden soll. Und das muss man sich eben mal vorstellen, also damals war sozusagen die Kommunikation zwischen Stadt und Land halt, also das hat schon ein paar Tage gedauert, bis man da sozusagen auch ankündigen konnte, es soll jetzt sozusagen eine Nationalversammlung gewählt werden, und teilweise ist im Land diese Nachricht einen Tag vor der Wahl angetroffen, also es war eigentlich eine Farce. Für Marx implizierten die Kapitulationsbedingungen bereits den Bürgerkrieg. Zitat von Marx: Schon in dem Wortlaut der Kapitulation selbst war die Falle gelegt. Damals war über 1/3 des Landes in den Händen des Feindes, die Hauptstadt war von den Provinzen abgeschnitten, als Verkehrsmittel, alle Verkehrsmittel waren in Unordnung. Es war unmöglich, unter solchen Umständen eine wirkliche Vertretung Frankreichs zu erwählen, wenn nicht die volle Zeit zur Vorbereitung gegeben wurde. Gerade deshalb bedankt die Kapitulation, dass in manchen Teilen Frankreichs die Nachricht von der vorzunehmenden Wahl erst den Tag vorher ankam. Ferner sollte die Versammlung nach einem ausdrücklichen Artikel der Kapitulation gewählt werden, für den einzigen Zweck, über Frieden und Krieg zu entscheiden und vorkommendenfalls einen Friedensvertrag abzuschließen. Zitat Ende. Bei den Wahlen vom 8. Februar 1871 siegen die konservativen Kräfte. Entscheidend für dieses Ergebnis ist das französische Gefälle von Stadt und Land. Während Paris vorwiegend republikanisch wählt und damit für eine Fortsetzung des Krieges, wählt die Provinz vorwiegend royalistisch und damit für einen Friedensvertrag mit den Preußen. Die monarchistische Nationalversammlung verschiebt die Frage über die künftige Regierungsform auf die Zeit nach dem Abzug der deutschen Truppen. Am 12. Februar findet die erste Zusammenkunft der Nationalversammlung in Bordeaux statt, aus Angst vor den Arbeiterbataillonen bewusst nicht in Paris. Am 17. Februar wird Adolphe Thiers zum Regierungschef gewählt. Favre wird Außenminister. Am 26. Februar wird der Präliminarfrieden, also der Vorfrieden in Versailles, unterzeichnet, den Thiers und Favre ausgehandelt hatten. Der Friedensvertrag beinhaltete den Abtritt von Elsass und Lothringen sowie die Reparationszahlung in der Höhe von 5 Milliarden Francs. Und dass das sozusagen in Sedan unterzeichnet wurde, hatte natürlich auch eine sehr symbolträchtige Bedeutung, weil ja sozusagen Preußen hatte ja sozusagen die deutschen Staaten in dem Krieg gegen Frankreich halt vereinigt, und dann war das jetzt das Symbol sozusagen, durch diesen Verteidigungskrieg steht jetzt das Deutsche Reich. Dass Paris nun, also die Nationalversammlung wurde nach Bordeaux verlegt, und dass Paris nun nicht mehr Zentrum der Regierungsangelegenheiten war, bedeutete zum einen ein Affront gegen das moderne Paris, zum anderen schuf dies aber ein Machtvakuum in Paris. Lavrov beschreibt die Situation zu dieser Zeit in Paris folgendermaßen: Paris hat keine Regierung mehr. Die Männer aus dem Rathaus waren nach Bordeaux gegangen, die Truppen flößten nur wenig Achtung ein und waren infolge der Kapitulation entwaffnet. Die Generäle waren allgemein verachtet. Auf den Straßen gab es keine Polizei. Niemand war so populär, dass man auf ihn gehört hätte. Wir hatten nur eine anonyme Regierung, deren Präsident im Tout le Monde, also Monsieur Jedermann, gewesen ist. Sicherlich steckte irgendwo ein General und Dekabrist, den man Vinoy, das war ein bonapartistischer General, den man Vinoy nannte, aber er besaß weder moralischen noch materiellen Einfluss und niemand interessierte sich für ihn. Auf allen Straßen rief man Zeitungen und Broschüren aus, an allen Mauern hingen sensationelle Wandzeitungen und aktuelle Karikaturen. Im Laufe einiger Wochen genoss Paris eine volle und unbeschränkte Unabhängigkeit, die es niemals gekannt hatte. Zitat Ende. Auch die in Paris stationierte Nationalgarde ist von dieser Unabhängigkeitsbestrebung ergriffen und setzt am 3. März das Recht durch, alle Offiziere wählbar und abwählbar zu machen. Die gewählten Offiziere bilden nun das Zentralkomitee der Nationalgarde in Paris. Ein unabhängiger Soldatenrat ist entstanden. Dieser Soldatenrat wurde zu einer der wichtigsten Mächte in der Gemengelage. Während der Februarereignisse organisierte das Zentralkomitee immer wieder Demonstrationen, in denen die Soldaten wahlweise für die Republik, für die Soziale Republik oder für die Weltrepublik demonstrierten. Es war dabei die Tricolore zu sehen, aber auch rote Fahnen. Mit der Bildung des Zentralkomitees hat sich Paris eine bis dahin noch nicht dagewesene Situation hergestellt. Das Volk steht in Waffen. Denn die Soldaten, die sich hier nun das Recht herausnehmen, sich zu einer unabhängigen politischen Macht zu konstituieren, besteht zu einem kleineren Teil aus Handwerkern und Kleinbürgern, zum größten Teil aber aus gewöhnlichen Arbeitern. Doch die neue Unabhängigkeit von Paris ist nicht unabhängig zu sehen von der wachsenden Kluft zwischen Paris einerseits und der Nationalversammlung in Bordeaux, die dann auch noch nach Versailles umgezogen ist, andererseits. Am 10. März hebt die Nationalversammlung in Bordeaux den Zahlungsaufschub für gestundete Wechsel- und Mietzahlungen auf. Dies führt zu einer Verschärfung der Lage in Paris. Auf der einen Seite sind die Kleinbürger und Händler in Paris kaum in der Lage, die anstehenden Wechsel zu zahlen, da die Wirtschaft nach wie vor erheblich von der Kriegssituation beeinträchtigt ist. Vor allem aber sind die normalen Wohnungsmieter betroffen, die in der Kriegssituation kaum in der Lage sind, die anfallende Miete zu bezahlen. Zusätzlich wurde der Sold für die Nationalgarde ausgesetzt und die Heeresführung neu besetzt, was zu einer endgültigen Konfliktsituation führt. Marx fasst diese Faktoren zusammen. Dann wurde Paris aufgehetzt durch die Drohung, Paris zu enthaupten, zu enthauptstatten. Die Ernennung der orleanistischen Gesandten Dufours Gesetz wegen der verfallenen Wechsel- und Hausmieten, die den Handel und die Industrie von Paris mit dem Untergang bedrohten, Pouillet-Quertier, Steuer von 2 Centimen auf jedes Exemplar jeder nur möglichen Druckschrift, die Todesurteile gegen Blanqui und Florence, die Unterdrückung der republikanischen Blätter, die Verlegung der Nationalversammlung nach Versailles, die Ernennung des Dezemberhelden Vinoy zum Gouverneur, des Gendarmen Valentin zum Polizeipräfekten und des Jesuitengenerals Dorel de Paladin zum Oberkommandanten der Nationalgarde von Paris. Also ich erkläre auch kurz die Namen, die er hier jetzt alle genannt hatte. Also Marx hatte genannt den Konflikt um den Status von Paris. Also kann die Provinz über die Hauptstadt entscheiden und inwiefern kann Paris Unabhängigkeit beanspruchen? Dann die Ernennung Vinoys zum Gouverneur. Vinoy hatte im Dezember 1951 am Staatsstreich teilgenommen und die republikanische Gegenwehr blutig niedergeschlagen. Valentin als Polizeipräfekt war eine Provokation, weil das halt ein treuer Kaiserbulle sozusagen gewesen ist. Und Aurel de Paladin als Oberkommandant der Nationalgarde war ein Affront gegen die Nationalgarde, die sich gerade demokratisch zu organisieren begann, weil Paladin dafür bekannt war, autoritär zu sein und auf Drill und Disziplin zu setzen. Der Funken am Pulverfass ist dann die geplante Entwaffnung der in Paris stationierten Nationalgarde. Im Gegensatz zum stehenden Heer waren die Gardisten nicht von den Preußen entwaffnet worden und Thiers plante nun, diese Entwaffnung selbst zu übernehmen und damit Paris als Unruheherd zu entschärfen. Und bis dahin nochmal ein Rückblick von Umberto Ecos Protagonisten. So waren wir in den Krieg gelangt. Lagrange gab mir ab und zu eine Nachricht, die ich dem Feind zukommen ließ. Aber wie Goethe gesagt hatte, die Preußen interessierten sich nicht besonders für Paris und wollten fürs Erste viel dringender wissen, wie viele Truppen Frankreich im Elsass, in Saint-Privat, in Beaumont und in Sedan hatte. Bis zum Beginn der Belagerung lebte man in Paris noch fröhlich. Im September wurde dann die Schließung aller Theater und Kabarets verordnet. Sei es, um am Drama der Frontsoldaten teilzunehmen, sei es, um auch noch die Feuerwehrleute an die Front schicken zu können. Aber nach wenig mehr als einem Monat wurde der Comédie Française erlaubt, Wohltätigkeitsvorstellungen zu geben, um die Familien der Gefallenen zu unterstützen. Sei es auch in Sparversion, ohne Heizung und mit Kerzen anstelle der Gaslaternen. Danach fingen auch einige Vorstellungen im Théâtre de l'Ambigu, im Théâtre de la Porte Saint-Martin, im Châtelet und im Athénée wieder an. Die schwierigen Tage begannen im September mit der Tragödie von Sedan. Nach Napoleons Kapitulation und Gefangennahme brach das Kaiserreich zusammen. Und ganz Frankreich geriet in einen quasi, wieder quasi, revolutionären Erregungszustand. Die Republik wurde ausgerufen. Doch in den republikanischen Reihen selbst rangen, wenn ich richtig verstanden hatte, zwei Seelen miteinander. Die eine wollte die Niederlage als Gelegenheit zu einer sozialen Revolution nutzen, die andere war bereit, mit den Preußen Frieden zu schließen, um nicht jene Reformen hinnehmen zu müssen, die, wie es hieß, zu einem echten und astreinen Kommunismus führen würden. Mitte September waren die Preußen vor den Toren von Paris angelangt. Sie besetzten die Forts, die es hätten verteidigen sollen, und beschossen die Stadt. Es folgten 4 Monate härtester Belagerung, in denen der größte Feind allmählich der Hunger wurde. Politische Umtriebe häuften sich. Aufmärsche zogen kreuz und quer durch die Stadt. Ich verstand wenig und interessierte mich noch weniger dafür. In solchen Zeiten treibt man sich besser nicht so viel draußen herum. Aber das Essen, das war mein Problem. Ich informierte mich täglich bei den Lebensmittelhändlern im Viertel, um zu wissen, was uns bevorstand. Wenn man durch die öffentlichen Parks wie den Jardin du Luxembourg ging, hatte man zu Anfang noch den Eindruck, die Stadt lebte inmitten von Viehherden. Denn Schafe und Rinder waren massenhaft in die Stadt geholt worden. Aber schon im Oktober hieß es, es gäbe nur noch 25.000 Ochsen und 100.000 Hammel, was natürlich niemals reichen würde, um eine Metropole zu ernähren. Tatsächlich fing man in einigen Häusern schon an, die Goldfische zu braten. Alle Pferde, die nicht von der Armee gebraucht wurden, landeten in den Rossschlachtereien. Ein Scheffel Kartoffeln kostete 30 Francs. Und in der Patisserie Boissier gab es für 25 eine Büchse Linsen. Von Kaninchen war weit und breit keine Spur zu sehen. Und die Metzgereien hatten keine Hemmungen mehr, erst schöne, wohlgenährte Katzen und dann Hunde anzubieten. Sämtliche exotischen Tiere im Jardin des Plantes wurden geschlachtet. Und zu Weihnachten gab es bei Voisin für Leute, die es bezahlen konnten, ein Schlemmermenü. Mit Elefantenkonsommé, Kamelbraten à l'anglaise, geschmortem Känguru, Bärenkotelett mit Sauce Poivrade, Antilopenterrine mit Trüffeln und Katze mit weißem Mäuschenbeilage. Denn inzwischen gab es nicht nur auf den Dächern keine Spatzen mehr, sondern sogar in den Kloaken kaum noch Mäuse und Ratten. Das Kamel ging ja noch, das war gar nicht mal schlecht. Aber Ratten? Nein. Auch in Zeiten der Belagerung finden sich Schmuggler und Aufkäufer, die Vorräte horten. Und ich erinnere mich an ein denkwürdiges, sündhaft teures Diner, nicht in einem der großen Restaurants, sondern in einer Kneipe fast am Stadtrand, wo ich mit einigen Privilegierten, nicht immer aus der besten Pariser Gesellschaft, aber in solchen Notlagen werden die Kastenunterschiede vergessen, Fasan und frische Gänseleberpastete genoss. Ende Januar wurde ein Waffenstillstand mit den Deutschen geschlossen, die dann im März eine symbolische Besetzung der Stadt vornehmen durften. Und ich muss sagen, es war auch für mich ziemlich demütigend anzusehen, wie sie da mit ihren Pickelhauben über die Champs-Élysées defilierten. Danach zogen sie sich an den nordöstlichen Rand der Stadt zurück und überließen der französischen Regierung die Kontrolle der südwestlichen Zone, das heißt die Forts von Ivry, Montrouge, Vanves, Issy und vor allem das schwer befestigte Fort auf dem Mont Valérien, von dem aus man, wie die Preußen bewiesen hatten, leicht den Westteil der Stadt bombardieren konnte. Die Preußen überließen Paris der Regierung Thiers, aber die Nationalgarde, die jetzt schwer zu kontrollieren war, hatte bereits die über 200 Kanonen, die mit einer öffentlichen Subskription angeschafft worden waren, beschlagnahmt und nach Montmartre verbracht. Thiers schickte General Lecomte, sie zurückzuholen, und der ließ zunächst auf die Nationalgarde und in die Volksmenge schießen. Aber am Ende liefen seine Soldaten zu den Aufständischen über, und Lecomte wurde von seinen eigenen Männern gefangen genommen. Inzwischen hatte jemand, ich weiß nicht wo, einen anderen General erkannt, Clément Thomas, den man aus den Repressionen von 1848 in keiner guten Erinnerung hatte. Außerdem trug er auch noch zivil, vielleicht weil er sich gerade davon machen wollte, aber alle sagten, er habe die Kommunarden ausspionieren wollen. Man brachte ihn dahin, wo schon Lecomte wartete, und beide wurden erschossen. Thiers zog sich mit seiner ganzen Regierung nach Versailles zurück. Und Ende März wurde in Paris die Kommune ausgerufen. Jetzt war es die französische Regierung in Versailles, die Paris belagerte und vom Mont Valérien aus bombardierte, während die Preußen zuschauten. ja sich sogar ziemlich nachsichtig zeigten, wenn jemand ihre Linien passierte, so dass Paris während dieser zweiten Belagerung mehr Nahrungsmittel als während der ersten hatte. Von den eigenen Landsleuten ausgehungert, wurde es indirekt von den Feinden beliefert. Und wenn jemand die Deutschen mit den Franzosen der Regierung Thiers verglich, dachte und raunte er schon mal, dass diese Sauerkrautfresser doch letzten Endes gute Christen waren. Also genau, das ist jetzt sozusagen der Punkt, wo es losgeht mit der Pariser Kommune. Und das genau war jetzt so der erste Teil von dem Vortrag. Ich würde jetzt eine Pause machen. Wir haben jetzt also die Situation, dass Paris ein Pulverfass ist. Also es ist belagert von den Preußen. Die Preußen wollen aber, dass sozusagen die Konflikte, die in Paris jetzt aufbrechen, erstmal sozusagen unter den Franzosen geregelt werden und halten sich größtenteils raus. Und in dieser Situation schickt also der Chef der Regierung, Adolphe Thiers, regierungstreue Truppen nach Paris, um die Geschütze der Nationalgarde abzutransportieren und sie damit zu entwaffnen. Diese Entwaffnung geschieht unter dem Vorwand, das Geschütz der Nationalgarde sei Staatseigentum. Die Kanonen waren aber durch Abgaben der Nationalgarde selbst bezahlt worden und war auch rechtlich festgelegt als deren Privateigentum. Kurz vor dem Einmarsch Preußens hatte die Nationalgarde die Kanonen vor den Preußen in Sicherheit in die Festungsanlage von Montmartre gebracht und Marx schreibt darüber: Dies Geschütz war durch die Beiträge der Nationalgarde selbst beschafft worden. Als ihr Eigentum war es amtlich anerkannt, in der Kapitulation vom 28. Januar und in dieser besonderen Eigenschaft ausgenommen worden von der allgemeinen Ablieferung der dem Staat gehörenden Waffen an den Sieger. Und Thiers war so durch und durch bar eines jeden, auch des durchsichtigsten Vorwands, um den Krieg mit Paris einzuleiten, dass er auf die platte Lüge angewiesen blieb, das Geschütz der Nationalgarde sei Staatseigentum. Zitat Ende. In der Nacht vom 17. zum 18. März sendet die Regierung also Truppen nach Paris, um die 250 Geschützstellen von Montmartre abzutransportieren. Dabei lässt die Regierung Plakate an die Wände schlagen, auf denen zu lesen ist: Die Regierung ist entschlossen einzuschreiten. Die Schuldigen, die eine andere Regierung bilden wollten, werden vor Gericht gestellt. Mögen sich die guten Bürger von den schlechten sondern, mögen sie der öffentlichen Gewalt beiseite stehen. Die Ordnung muss, koste es, was es wolle, vollkommen augenblicklich und unzerstörbar wiederhergestellt werden. Zitat Ende. Die Nachricht spricht sich in den Straßen herum, zuerst allen Frauen herbei, dann Teile der ganzen Bevölkerung, die die Regierungstruppen umringen und bedrängen. Als General Lecomte den Befehl zum Schießen in die unbewaffnete Menge gibt, verweigern die eigenen Soldaten den Befehl, laufen zum Volk über und nehmen Lecomte gefangen und schließlich zusammen mit General Thomas von den eigenen Soldaten erschossen. Ich habe hier so ein Bildband auf den Barrikaden von Paris und da sind eben unter anderem auch so Fotografien von dieser Situation. Ich glaube, es gibt auch, es gibt Fotos von den Barrikaden in Paris und ja, auch Zeichnungen, glaube ich, von der Erschießung von Lecomte und Thomas. Das würde ich einfach mal rumgehen, aber es wäre schön, wenn das Buch dann auch wieder zurückkommt. Diese Ereignisse sind der Anlass zum offenen Aufstand. Um 22 Uhr des folgenden Tages werden das Rathaus und die Polizeipräfektur von den revolutionären Soldaten besetzt. Die letzten regierungstreuen Beamten und Vertreter der Nationalversammlung fliehen nach Versailles, ebenso die überwältigten Regierungstruppen. Das Zentralkomitee hat die Regierungsgewalt ergriffen, nimmt jedoch nur provisorische Verteidigungsmaßnahmen vor, weil es hofft, dass es nicht zu einem Bürgerkrieg kommen sollte. Als Paris am 19. März erwachte, war es in den Händen des Proletariats. Die bisherige Stadtregierung war verschwunden und die rote Fahne wehte auf dem Rathaus. Dabei ist die Situation jedoch durchaus problematisch. Das Zentralkomitee hat sich so schnell und für alle anderen Kräfte so unerwartet gebildet und den Aufstand durchgeführt, dass die anderen Kräfte der Revolution nicht so recht wussten, woran sie sind. Es gibt hier zunächst eine merkwürdige Distanz, kein einhelliges Vertrauen. Das Zentralkomitee scheint selbst in eine Sache hineingeraten zu sein, die zwar aus der Konsequenz der Stunde, nicht jedoch aus einem revolutionären Vorhaben folgt. Vielleicht vergisst man das immer noch mal so schnell, wenn man dann hört, Zentralkomitee, was war das nochmal? Also genau, sozusagen die Nationalgarde hatte sich halt sozusagen begonnen, selbst zu organisieren, ihre Offiziere selbst zu wählen und diese Offiziere haben eben dieses Zentralkomitee der Nationalgarde von Paris gebildet und konstituiert sich jetzt zu einer eigenständigen politischen Kraft in diesem Geschehen. Der Journalist Arthur Arnault, der selbst an der Kommune teilgenommen hat, beschreibt diese Situation folgendermaßen. Diese Revolution, schreibt Arnault, war von denen, welchen man die Verantwortung für sie aufbürdete, in Wirklichkeit so wenig vorbedacht, dass die infolge des Sieges der Nationalgarde zu den Herren von Paris gewordenen Mitglieder des Zentralkomitees, die die einzigen Vertreter der Nationalgarde waren, während einiger Stunden schwanken, ob sie die ihnen in die Hände gefallene Macht übernehmen und ins Rathaus gehen sollten. Sie zogen dort schließlich ein, da sie wussten, dass die Bürgermeister und die radikalen Deputierten von Paris dies nicht taten. Besorgt waren alle. Besorgt war die revolutionäre und sozialistische Partei, die sehr wohl fühlte, dass sie einem Zwang von außen ausgesetzt und genötigt war, in einem Augenblick zu handeln, den sie nicht selbst ausgewählt hatte. Besorgt waren die Leute, die gewohnt waren, die Chancen zu berechnen, wenn sie an die Preußen dachten. Besorgt waren die Patrioten, die bei dem Gedanken litten, dass Feinde, Ausländer, Zeugen der eigenen Zwietracht würden. Besorgt waren die republikanischen Formalisten, die fürchteten, dass diese Unruhen die Mehrheit des Landes gegen die Republik selbst wenden würden. Besorgt war zuletzt die Bourgeoisie, die das Volk fürchtete, die Versammlung von Versailles verachtete und nicht wusste, zu wem beten und woran sich festzuhalten. Zu all diesen Motiven der Furcht kam noch das, vielleicht zum ersten Mal in der Geschichte eingetretene Faktum, dass neue Leute, die durch die Ereignisse ins Rathaus geführt wurden, der Mehrheit der Bevölkerung vollständig unbekannt waren. Ich selbst, der ich als Journalist, der in der Bewegung gestanden und im Verlauf mehrerer Jahre sich in Verbindung mit allen Elementen der sozialrevolutionären Partei befunden hatte, von Persönlichkeiten Kenntnis haben musste, ich kannte kaum 5 bis 6 Namen von denen, die unter der ersten Erklärung des Zentralkomitees standen. Wer waren diese Leute? Was waren sie wert? Was werden sie tun? All das waren wirklich kritische Punkte, schreckliche Punkte in einer so tragischen Situation. Das erste Jahr des Friedens, es lag nicht nur im Unbekannten, es gehörte unbekannten Leuten. Im Rathaus tagte eine namenlose Regierung, die beinahe ausschließlich aus einfachen Arbeitern oder mittleren Beamten bestand. 3/4 ihrer Namen waren nicht weiter bekannt als in ihrer Straße oder in ihrer Werkstatt. Von welchem Standpunkt auch immer, das war etwas Unerhörtes und Schreckliches. Die Tradition war zerstört. Etwas Unerwartetes vollzog sich in der Welt. In der Regierung war nicht ein Mitglied der herrschenden Klassen. Eine Revolution war emporgeflammt, die nicht repräsentiert war von einem Advokaten, von einem Deputierten, von einem Journalisten, von einem General. An ihre Stelle waren getreten ein einfacher Arbeiter aus Creusot, ein Koch und so weiter. Doch das Interessante und Besondere am Zentralkomitee ist, dass es nicht danach strebt, die Macht für sich zu behalten. Es versteht sich als Statthalter, als Vollzieherin einer Übergangsphase, will die Macht jedoch an andere Kräfte abgeben. Sofort nach der Machtergreifung ruft es die Wahlen zur Kommune aus. In der Zwischenzeit am 20. März erlässt das Zentralkomitee 2 Dekrete zur Sozialpolitik. Die fälligen Mietzahlungen werden erlassen, die fälligen Wechselzahlungen werden ausgesetzt. Die Versteigerung nicht eingelöster Pfände in den Pfandhäusern wird eingestellt. Also es werden jetzt einfach die Konflikte gelöst, die eben durch die Beschlüsse der Verteidigungsregierung entstanden waren. Am 22. März kommt es zu einer kontrrevolutionären Demonstration in Paris. Die daran teilnehmenden Bürger und Royalisten sind nur scheinbar unbewaffnet. Sie versuchen mit Messern und Revolvern in das Hauptquartier der Nationalgarde einzudringen, können jedoch überwältigt und verjagt werden. In den darauffolgenden Tagen, am 22., 23. und 24. März, scheint die Bewegung der Kommune auf andere französische Städte überzuschwappen. In Lyon, Marseille, Toulouse, Saint-Étienne und Narbonne werden ebenfalls Kommunen ausgerufen. Am 26. März findet gegen den Einspruch der verbliebenen Bezirksbürgermeister die Wahl zur Kommune statt. Bereits am 27. beginnt Versailles damit, eine Armee aufzustellen, um gegen Paris zu ziehen. Am 28. März werden die Wahlergebnisse zum Rat der Kommune bekannt gegeben. Der Rat, bestehend aus 85 Mitgliedern, wird eingesetzt. Das Zentralkomitee übergibt ihm die Macht. In Paris wird offiziell die Pariser Kommune ausgerufen. In der ganzen Stadt finden Umzüge der Nationalgarde statt. Überall ist Fete. Tausende von Menschen feiern auf den Straßen. Und Lissagaray, also einer der wichtigsten Historiker der Pariser Kommune, beschreibt diese Szene etwas pathetisch. Aber ich denke, man kann die trotzdem vorlesen, weil ich denke, dass das zu dieser Zeit in Paris wirklich eine gute Stimmung war. Den anderen Tag kamen 200.000 dieser Elenden auf das Stadthaus, um die Gewählten in ihr Amt einzusetzen. Die Bataillone zogen unter Trommelwirbel, die phrygische Mütze über der Fahne, die rote Troddel am Gewehr, durch Liniensoldaten, Artilleristen und Matrosen, welche treu zu Paris hielten, verstärkt durch alle Straßen bis auf den Grevplatz, wie tausend Bäche eines Riesenstromes. Also ich stocke ein bisschen, weil das hier Frakturschrift ist. Mitten vor dem Stadthaus, der Zentraltüre gegenüber, ist eine große Estrade errichtet. Die Büste der Republik mit roter Schärpe umschlungen, von roten Fahnenbündeln strahlend, überschaut und beherrscht die Versammlung. Auf dem Giebel, auf dem Wartturm flattern ungeheure rote Wimpel, Feuerzungen, welche ganz Frankreich die gute Nachricht künden. 100 Bataillone rücken auf den Platz ein und pflanzen ihre in der Sonne blinkenden Bajonette vor dem Stadthaus auf. Andere, welche nicht durchdringen können, dehnen sich in der Ferne bis zum Boulevard Sebastopol und besetzen die Kais. Vor der Estrade sind die Fahnen aufgestellt, worunter einige Trikoloren, aber alle mit Rot umsäumt, alle ein Symbol der Volksregierung. Während der Platz sich füllt, werden Gesänge angestimmt, die Kapellen spielen, die Marseillaise und den Chant du Départ, die Hörner schmettern, die Kanone der alten Kommune donnert auf dem Kai. Plötzlich verstummt der Lärm und Stille verbreitet sich in dem Gewühl. Die Mitglieder des Zentralkomitees, die rote Schärpe kreuzweise umgeschlungen, erscheinen auf der Estrade. Ranvier ergreift das Wort. Das Zentralkomitee tritt der Kommune seine Gewalt ab. Bürger, mein Herz ist so von Freude geschwellt, dass ich keine Rede halten kann. Erlaubt mir nur, das Volk von Paris zu preisen wegen des großen Beispiels, das es der Welt gegeben hat. Ein Kommunemitglied proklamiert die Namen der gewählten Kandidaten. Die Trommeln wirbeln, die Kapellen und 200.000 Kehlen stimmen die Marseillaise wieder an. Man will keine andere Rede hören. Kaum gelang es Ranvier, in einer Zwischenpause auszurufen, im Namen des Volkes, die Kommune ist proklamiert. Ein einziger Ruf aus der tiefsten Brust von 200.000 Menschen ist die Antwort. Es lebe die Kommune. Die Käppis tanzen auf den Bajonettspitzen, die Fahnen werden geschwenkt. Aus den Fenstern, auf den Dächern, lassen tausende von Händen weiße Tücher wehen. Die schnell aufeinanderfolgenden Kanonenschüsse, die Musikchöre, die Zinken, die Trommeln mischen sich zu einem einzigen ungeheuren Schall. Alle Herzen jauchzen, Tränen glänzen in den Augen. Seit der großen Föderation war das Herz von Paris nie so gewaltig erschüttert worden. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich stehen geblieben war. Es ist sicherlich interessant, sich anzuschauen, wie sich dieser nun gewählte und eingesetzte Rat der Kommune zusammengesetzt hat. 25 Mitglieder waren tatsächlich Arbeiter. 7 Mitglieder waren Angestellte, 30 Mitglieder waren Angehörige der Intelligenz, von 7 Mitgliedern ist der Beruf nicht bekannt. Diese Aufteilung ergab innerhalb des Rats der Kommune mehrere politische Flügel. Zum einen ein Flügel der neuen Bewegung des Arbeitersozialismus, bestehend aus Arbeitern, Vertretern der Internationale, aus der sozialistischen Presse und aus eigenständigen Volksversammlungen. Dieser Flügel war sehr einflussreich, aber trotzdem in der Minderheit. Zum anderen bestand die Mehrheit des Rates aus Vertretern des revolutionären Jakobinismus, Kämpfern von 1848 und Blanquisten. Diese ersten beiden Gruppen taten sich recht bald innerhalb der Kommune zusammen und waren deren revolutionäres Element. Ein dritter Flügel bestand aus Personen, die der Idee einer Revolution eher distanziert oder sogar skeptisch gegenüberstanden, Proudhonisten, Demokraten, zum Teil auch gemäßigte Konservative. Zahlreiche Mitglieder dieser Fraktion legten am 1. April aus Protest ihr Mandat nieder. Andere blieben in Rat und gehörten zu denjenigen Stimmen, die bis zum Schluss eine friedliche Einigung mit Versailles propagierten. Le Sagaré schreibt über diese Zusammensetzung des Rates Folgendes. Die große Mehrheit der Gewählten gehörte dem Kleinbürgertum an und den sogenannten freien Berufen. Es waren Buchhalter, Journalisten, Ärzte und Juristen. Außer einigen Lernbeflissenen waren die meisten, die sich höchstens in der Zeitung oder in öffentlichen Versammlungen gelegentlich hervorgetan hatten, dem politischen und Verwaltungsapparat der Bourgeoisie ebenso fremd wie die Arbeiter, dafür aber ungemein anmaßend. Die Revolutionäre Partei verhielt sich, an die Macht gekommen, noch genauso wie zur Zeit ihrer Opposition. Unter ihren Mitgliedern waren Romantiker und eingebildete Parasiten. Zeit und Erfahrung allein hätten diesem Übel abhelfen können. Aber Zeit fehlte. Das Volk hat immer nur eine Stunde. Wehe ihm, wenn es dann nicht bereit, wenn es dann nicht vollständig gerüstet ist. Interessant finde ich dabei, dass diese Einschätzung ein bisschen differiert zu der Einschätzung von Marx, der betont hat, dass die Kommune zum größten Teil tatsächlich aus Arbeitern besteht, wobei es Marx aber eher um die politische Form der Kommune geht, während Lissagaray als Befürworter der Kommune die Fehler und Mängel betont und dabei der empirischen Zusammensetzung vielleicht wesentlich genauer ist. Die Frage, welche politische Form die Kommune hatte und was daran revolutionär gewesen ist, das werde ich versuchen, am Schluss dann nochmal zusammenzufassen und ist, denke ich, auch für die Diskussion dann interessant. Mir soll es jetzt erstmal darum gehen, zu versuchen darzustellen, was in der kurzen Zeit der Kommune vom 18. März bis zum 28. Mai geschah. Die erste Aufgabe, die die Kommune zu bewältigen hatte, war die Organisation aller öffentlichen Angelegenheiten. Der Rat hatte hierzu mehrere Kommissionen gebildet, die mit den verschiedenen Aufgaben betraut waren. Im Gegensatz zur Zusammensetzung des Rats der Kommune werden diese Aufgaben tatsächlich ausschließlich von Arbeitern erledigt. In der Kommune ist die Spezialisierung des Beamtentums aufgehoben und es gibt tatsächlich eine Selbstorganisierung. Arthur Arnault beschreibt diese Situation folgendermaßen. Weder im Rathaus noch in den Ministerien noch in einer der Bürgermeistereien blieb auch nur ein Beamter. Also Thiers hatte eben sozusagen die von der Übergangsregierung eingesetzten oder von der vorherigen Regierung noch dagebliebenen Beamten, die hat er alle funktionsuntüchtig gemacht und abgerufen. Also weder im Rathaus noch in den Ministerien noch in einer der Bürgermeistereien blieb auch nur ein Beamter. Um zu erfahren, wo sich die einzelnen Akten befanden, beispielsweise die Register der Eheschließungen, Geburten und Sterbefälle, musste man sich an den Concierge wenden, wenn dieser dageblieben war, oder ganze Tage mit der Suche nach den einfachsten Dingen verlieren, die absichtlich versteckt oder beiseite gebracht worden waren. Als ich mit Pascal Grusset ins Außenministerium eintrat, waren unsere Führer ein Pförtner und ein Putzer, die uns wenigstens, da sie uns andere Auskünfte nicht geben konnten, die Topographie des Gebäudes vermittelten. Und so musste alles neu geschaffen werden, von A bis Z, alles wiederhergestellt werden, von der Registrierung der Geburten und Sterbefälle bis zur Straßenreinigung und Beleuchtung. Zitat Ende. Die Selbstverwaltung von Paris konnte jedoch unglaublich schnell aufgestellt werden. Bezahlung der öffentlichen Dienste, Regelung von Steuern und Postverteilung, Krankenhäusern, Asylen, Druckereien, einem Gutscheinsystem für Bedürftige etc. pp. Viele dieser Aufgaben liefen unter der proletarischen Selbstverwaltung sogar besser als zuvor und der des spezialisierten kleinbürgerlichen als unter der des spezialisierten kleinbürgerlichen Beamtentums. Paris gewann bald sein gewöhnliches Aussehen zurück, sogar die bürgerliche Presse musste dies nun anerkennen. Lavrov schreibt, dass Ordnung und Sicherheit auf den Straßen von Paris während der Zeit der Kommune nicht nur nicht abnahm, sondern sich von dem Zeitpunkt ab verstärkte, als Paris selbst auf Ruhe und Ordnung zu achten begann. Unterdessen verbreitete man in Versailles bereits, dass Paris in der Hand von Verbrechern und Raubmördern sei, die Gewalt und Chaos stifteten. Arnault beschreibt die Stimmung auf den Straßen folgendermaßen. Niemals, schreibt Arnault, erfreute sich Paris einer so unbedingten Ruhe und war so ungefährlich in materieller Hinsicht. Es gab weder Polizisten noch Richter und absolut kein einziges Verbrechen. Alle wachten selbst über die eigene Sicherheit und über die Sicherheit eines jeden. Und an einer anderen Stelle heißt es bei Arnault, gab es in diesen 2 Monaten auch nur einen Raub oder auch nur eine Kasse geplündert? Drang man gewaltsam in auch nur eine Wohnung ein, es sei denn aus einem politischen Beweggrund? Im 4. Arrondissement blieben bis auf 2, 3 Ausnahmen die reichsten wie die ärmsten Geschäfte offen. Vom Geldwechsler, Juwelier und Uhrmacher, die in ihren Fenstern ganze Reichtümer anstellten, bis zum Bekleidungsgeschäft, in dem zahllose Gegenstände wie eine höhnische Herausforderung für die Bataillone vorhanden waren, die in den Schützengräben, im Schlamm und im Regen gehen mussten, mit schlechten Blusen, mit zu dünnen Hosen und zerrissenen Schuhwerk. In einigen aristokratischen Vierteln waren die Geschäfte dagegen zugesperrt und von ihren Wirten verlassen. Und diese verschlossenen Läden, die längs der Straßen gleichsam eine Beschimpfung des siegreichen Volkes darstellten, blieben heil und wurden nicht aufgebrochen. Und auch der Protagonist von Umberto Eco beschreibt die Stimmung auf den Straßen. Wenn wir etwas Genaueres wissen wollen, erhalten Sie detailliertere Anweisungen. Etwas Genaueres. Leicht gesagt, wo jetzt an jedem Punkt der Stadt andere Dinge geschahen. Truppen der Nationalgarde zogen mit Blumen in den Gewehrläufen und roten Fahnen durch dieselben Viertel, in denen brave Bürger in ihren Häusern eingeschlossen auf die Rückkehr der legitimen Regierung warteten. Bei den gewählten Abgeordneten der Kommune wusste man nicht, weder aus den Zeitungen noch aus dem Gerede auf den Märkten, wer auf welcher Seite stand. Es gab unter ihnen Arbeiter, Ärzte, Journalisten, moderate Republikaner und erbitterte Sozialisten, bis hin zu richtigen Jakobinern, die von einer Rückkehr nicht bloß zur Kommune von 1789, sondern zu der des Terrors von 93 träumten. Aber die allgemeine Atmosphäre auf der Straße war die einer großen Freude. Hätten die Männer nicht Uniformen getragen, hätte man an ein großes Volksfest denken können. Die Soldaten amüsierten sich mit einem Wurfspiel, das in Turin Soucy hieß und das sie hier Jouer au Bouchon nennen. Die Offiziere spazierten stolz geschwellt umher und brüsteten sich vor den Mädchen. Während der Zeit der Kommune erließ der Rat zahlreiche Dekrete, welche innerhalb einer Notlage soziale Probleme bearbeiten sollte. Es gab eine Gleichstellung des Gehalts von einfachen Arbeitern und höchsten Verwaltungsbeamten. Selbst die Mitglieder des Rates der Kommune erhielten einen einfachen Arbeiterlohn. Es gab ein Dekret zur Abschaffung der Kirchensteuer. Die klerikalen Elemente wurden aus den Schulen entfernt. Überhaupt wurde die Trennung von Gemeinwesen und Kirche durchgesetzt, sowie die Beschlagnahmung des Kirchenvermögens. Es gab ein Dekret zur Unterstützung von Müttern, deren Männer im Zuge des Krieges oder während der Kämpfe um die Kommune gefallen waren. Und das ist entscheidend, unabhängig davon, ob die Kinder offiziell aus einer Ehe hervorgegangen waren oder nicht. Ein Dekret regelte die Adoption von Kindern, die Unterkunft von verwaisten Kindern. Also man kann hier auch sozusagen sehen, zu diesem Zeitpunkt also haben die Dekrete der Pariser Kommune die Form der Kleinfamilie selbst schon in Frage gestellt und versucht da sozusagen andere Formen zu finden, das zu organisieren. Ein Dekret veranlasste am 12. April den Sturz der Vendôme-Säule, ein Symbol des Kaisertums. Ein anderes Dekret veranlasste die Abschaffung von Geldstrafen in Form von Abzügen vom Gehalt. Also das war ein riesiges Problem in der Zeit, wenn man halt irgendwie sozusagen in der Werkstatt gearbeitet hat und von dem Lohn abhängig war. Und dann sozusagen waren da eigentlich sozusagen die Arbeitgeber sozusagen Richter und Vollzieher in einer Person, weil sie nämlich einfach sagen könnten, nee, du hast das und das ausgefressen, deswegen gebe ich dir jetzt nur einen Teil von deinem Lohn. Und dann da konnte man eigentlich praktisch nichts dagegen machen und dem hat jetzt die Kommune sozusagen einen Riegel vorgeschoben. Ein Dekret veranlasste die Abschaffung der Nachtarbeit in den Bäckereien. Und auch der Protagonist von Umberto Eco beschreibt einige der Dekrete. Heute Morgen ist mir eingefallen, dass ich unter meinen alten Sachen auch eine Schachtel mit Zeitungsausschnitten von damals haben müsste, die mir jetzt helfen zu rekonstruieren, was mein Gedächtnis allein nicht mehr schafft. Es waren Blätter aller Richtungen. Le Rappel, Le Réveil du Peuple, La Marseillaise, Le Bonnet Rouge, Paris Libre, Le Moniteur du Peuple und andere mehr. Wer sie las, weiß ich nicht. Vielleicht bloß diejenigen, die sie schrieben. Ich kaufte sie alle, um zu sehen, ob sie etwas enthielten, was für Lagrange interessant sein könnte. Wie konfus die Lage war, begriff ich erst richtig, als ich eines Tages in der konfusen Menge einer ebenso konfusen Demonstration Maurice Joly entdeckte. Er erkannte mich nicht gleich, wegen meines Bartes, aber dann erinnerte er sich meiner als eines Carbonaro oder so etwas in der Art und hielt mich für einen Kommunarden. Ich war für ihn ein freundlicher und großherziger Gefährte im Unglück gewesen und so nahm er mich unter den Arm, führte mich zu seiner Wohnung, ein sehr bescheidenes Appartement am Quai Voltaire, und erzählte mir bei einem Gläschen Grand Marnier, wie es ihm ergangen war. »Simonini«, sagte er. »Nach Sedan habe ich an den ersten republikanischen Aktivitäten teilgenommen. Ich habe für die Fortsetzung des Krieges demonstriert. Aber dann ist mir klar geworden, dass diese Extremisten zu viel wollten. Die Kommune von 1793 hatte Frankreich vor der Invasion gerettet. Aber manche Wunder kommen nicht zweimal in der Geschichte vor. Die Revolution kann man nicht per Dekret verkünden. Sie kommt aus dem Bauch des Volkes.« Frankreich leidet seit 20 Jahren an einem moralischen Wundbrand. Das lässt sich nicht in 2 Tagen kurieren. Dieses Land ist nur fähig, seine besten Söhne zu kastrieren. Ich habe 2 Jahre im Gefängnis gelitten, weil ich mich gegen Bonaparte gestellt hatte. Und als ich rauskam, habe ich keinen Verleger gefunden, der meine neuen Bücher publizieren wollte. Sie werden sagen, das war ja auch noch im Kaiserreich. Aber nach dem Fall des Kaiserreiches hat diese republikanische Regierung mich vor Gericht gestellt, weil ich Ende Oktober an einer friedlichen Besetzung des Hotel de Ville teilgenommen hatte. Gut, ich bin freigesprochen worden, weil man mir keinerlei Gewaltanwendung nachweisen konnte. Aber so werden diejenigen belohnt, die gegen das Kaiserreich und gegen den infamen Waffenstillstand gekämpft hatten. Jetzt scheint es, dass ganz Paris sich an dieser Utopie der Kommune berauscht. Aber sie ahnen nicht, wie viele versuchen, die Stadt zu verlassen, um keinen Wehrdienst leisten zu müssen. Es heißt, es stehe eine Zwangsaushebung für alle Männer von 18 bis 40 bevor. Aber sehen Sie nur, wie viele junge Kerle unbehelligt und dreist in den Straßen herumlaufen. Und das in Vierteln, in die sich nicht mal die Nationalgarde hineintraut. Es sind nicht viele, die sich für die Revolution in den Tod schicken lassen wollen. Welch ein Trauerspiel. Joly kam mir wie ein unheilbarer Idealist vor, der sich nie zufrieden gibt mit der Art, wie die Dinge laufen, obwohl ich zugeben musste, dass es ihm wirklich nicht gut ergangen war. Aber sein Hinweis auf die Zwangsaushebung hatte mich beunruhigt, und so ließ ich mir Bart und Haare gebührend ergrauen. Jetzt sah ich wie ein gesetzter 60-Jähriger aus. Im Gegensatz zu Joly traf ich auf den Plätzen und Märkten durchaus Leute, die viele neue Gesetze gut fanden. Zum Beispiel die Rücknahme der Mieterhöhungen, die während der Belagerung von den Hausbesitzern vorgenommen worden waren, die Rückerstattung aller Arbeitswerkzeuge an die Arbeiter, die sie während derselben Zeit im Leihhaus versetzt hatten, die Pension für Witwen und Kinder der im Dienst gefallenen Nationalgardisten, die Verschiebung der Fälligkeit von Wechseln auf später. Lauter schöne Dinge, die die Gemeindekassen leerten und dem Pöbel zugute kamen. Wohingegen derselbe Pöbel, man brauchte nur die Reden an der Place Maubert und in den Bierlokalen der Gegend zu hören, während er die Abschaffung der Guillotine bejubelte, was natürlich ist, sich lauthals empörte über das Gesetz, das die Prostitution verbot, womit es viele Arbeiter des Viertels ins Elend stürzte. Alle Huren von Paris waren nämlich daraufhin nach Versailles emigriert. Und ich weiß wirklich nicht, wo die braven Soldaten der Nationalgarde ihre Gelüste befriedigen sollten. Um das ultramontane Bürgertum gegen sich aufzubringen, erließ die Kommune schließlich noch antiklerikale Gesetze, wie die Trennung von Kirche und Staat und die Konfiszierung der Kirchengüter, um nicht von den Gerüchten zu reden, die über die Verhaftung von Priestern und Ordensbrüdern umgingen. Die wohl beiden radikalsten Dekrete sind das Dekret zur Abschaffung der Miete sowie die Übernahme von im Zuge der Kriegsereignisse verlassenen Fabriken und Werkstätten. Die Kommune veranlasste in diesen Fällen eine Untersuchung über die Art des Betriebes und der darin vorhandenen Arbeitsgeräte, und dann sollten die Fabriken durch eine Kooperationsgenossenschaft der Arbeiter, die zuvor darin gearbeitet hatten, wieder in Betrieb genommen werden. Les Français und Les Sagarés schreiben über dieses Dekret: Dieses Dekret war nichts mehr und nichts weniger als das tatsächliche Fundament für eine Bewegung der sozialen Revolution. Dies war eine Enteignung, die das Wohl der Gesellschaft im Auge hatte und das Recht auf eine Entschädigung für die in den Händen ihrer jetzigen Besitzer unbrauchbar und unproduktiv gewordenen Arbeitsmittel zusicherte. Auf diese Weise wurden die Expropriateure zur rechten Zeit expropriiert. Unglücklicherweise geschah mit diesem Dekret dasselbe wie mit den anderen auch. Es konnte nicht in die Tat umgesetzt werden, weil die Ereignisse einen zu schnellen Lauf nahmen. Wenn man die Dekrete der Kommune studiert, dann stellt sich vielleicht eine Enttäuschung ein, weil sie zwar insgesamt sehr sympathisch sind, jedoch kaum wirklich radikal. Außer in den beiden Fällen, was die Miete und die Selbstverwaltung der verlassenen Werkstätten betraf, blieb beispielsweise das Grundeigentum unangetastet. Die meisten Theoretiker, die sich mit dem Charakter der Kommune auseinandersetzten, betonen jedoch, dass hier überhaupt zum ersten Mal die Arbeiter dazu übergingen, ihr Geschick in die eigene Hand zu nehmen. Die Selbstverwaltung von Paris wies dabei in folgende Richtung: Selbstbewaffnung und Selbstverwaltung der Arbeiterkollektive, die in einer föderativen Struktur selbst einen Rat wählen, der aus Delegierten besteht, die über öffentliche Angelegenheiten beraten. Es ging dahin, dass die Arbeiter selbst die Probleme der Produktion und der Distribution beraten und lösen. Und damit weist es in die Richtung aufzuhören, ein Objekt der Geschichte zu sein und in der Verwirklichung der Klassengesellschaft zum Subjekt der Geschichte zu werden. Kollektive Aneignung und Verwaltung der Produktionsstätten, Entfernung der religiösen Elemente aus der Erziehung und den Schulen, Bruch mit der Vorstellung von der gesetzlich verankerten Familie. Ich glaube zudem, dass das Vermächtnis der Kommune nicht allein aus den Dekreten abzulesen ist, die der Rat der Kommune ausgab. Es war vielmehr eine Stimmung, eine Atmosphäre, die alles, was zuvor starr und unbeweglich zu sein schien, in Bewegung brachten. Dass die Menschen auf den Straßen zusammenkamen und über wirklich entscheidende Belange diskutierten, dass eine neu gefundene Gemeinsamkeit auch eine Bejahung der Sinne bedeutete, etwa in dem rauschende Feste begangen wurden. Und es ist auch wirklich so, dass sich sozusagen die Selbstverwaltung der Pariser Kommune, dass die sich überhaupt gar nicht darauf beschränkt, dass da jetzt ein Rat gewählt wurde, sondern es haben sich auf einmal sozusagen tausende von Interessengruppen in den einzelnen Arrondissements sozusagen gebildet, die halt zusammen darüber beraten haben, wie sozusagen die anstehenden Probleme gelöst werden können. Und zwischen diesen einzelnen Gruppierungen gab es dann auch ganz viel Austausch. Und natürlich war das auch alles hektisch und es gab sicherlich auch Streit und Schwierigkeiten, aber das war halt eben sozusagen die Tendenz der Pariser Kommune. Dass sozusagen auf den Straßen auf einmal alles verhandelt wurde und auch sozusagen die Räte der Pariser Kommune, dass die auch sozusagen auch von der Straße einen enormen Druck hatten und ständig sozusagen sich in Rücksprache sozusagen mit der Bevölkerung von Paris befanden. Ein wichtiger Faktor, der noch zu nennen wäre, ist die Rolle der Frauen in der Pariser Kommune. Und das ist deswegen interessant, weil es anzeigt, dass in dieser Situation eine ganze Menge von gesellschaftlichen Problemen aufgebrochen sind. Es ist so, dass im Rat der Kommune selbst keine Frau vertreten war. Eine umso größere Rolle haben die Frauen auf der Straße gespielt. Es gab eine ganze Menge von unabhängigen Frauenversammlungen. Schließlich kam es auch zur Gründung eines unabhängigen Frauenrats zur Verteidigung von Paris, der nicht nur die Verteidigung der Kommune im Sinn hatte, sondern auch die Gleichstellung der Frauen. Sie forderten das Recht auf Arbeit und gleichen Lohn wie die Männer. Also das mag jetzt auch nach der zweiten Frauenbewegung erstmal nicht sonderlich radikal klingen, ist aber dahingehend etwas Besonderes, als es sich um die erste feministische Massenorganisation gehandelt hat. Und das ist auch wirklich interessant. Also es gab viele Frauenorganisationen innerhalb von Paris, während der Pariser Kommune, die zwei größten, die stellen auch so ein bisschen so Antipoden dar. Das ist die Frauengruppe von Louise Michel, die halt eher libertär ausgerichtet war und auch die auch sozusagen immer den Rat sozusagen der Pariser Kommune dahin gedrängt hat, dass sozusagen er keine zentralistischen Bestrebungen annimmt. Und genau das Gegenteil dann von Alexandra Dmitriev, was sozusagen eine russische Sozialistin war, die sozusagen, was die größere Gruppe war, die eben sozusagen eine sehr straffe Organisation auch der Frauen wollte und die eben sozusagen auch ein hartes Durchgreifen des Rates sozusagen in der Krisensituation gegen Ende der Pariser Kommune dann gefordert hat. Und darin spiegelt sich dann auch so ein bisschen die Konflikte innerhalb des Rates, worauf ich dann noch komme. Genau. Die Pariser Kommune ist bekanntlich gescheitert und bevor ich dazu übergehe, die letzten Tage der Kommune zu beschreiben, will ich kurz einige Faktoren zusammentragen, die zu diesem Scheitern geführt haben. Im Gegensatz zum reibungslosen Ablauf der öffentlichen Angelegenheiten hat die Kommune in den militärischen Fragen versagt. Die meisten Historiker sagen, dass es unmittelbar nach der Ausrufung der Kommune möglich gewesen wäre, Versailles anzugreifen und die dortige Regierung festzunehmen. Diese Möglichkeit hat die Kommune verstreichen lassen und der Versailler Armee Gelegenheit gegeben, sich neu zu formieren. Und das ist, finde ich, aber wirklich auch ein sehr interessanter Umstand, den Marx auch betont in seinen Schriften zur Pariser Kommune, dass sozusagen der Rat der Pariser Kommune, die wollten eigentlich einen Bürgerkrieg um jeden Preis vermeiden und die haben sozusagen die Grausamkeit, die dann die Versailler Regierung an den Tag gelegt hat, damit haben die einfach nicht gerechnet und deswegen haben sie auch nicht sozusagen blitzschnell reagiert und jetzt eine Armee nach Versailles geschickt, sondern haben sozusagen gedacht, okay, wir regeln das hier alles erstmal relativ friedlich. Das Versagen der militärischen Organisierung der Verteidigung von Paris drückt sich auch darin aus, dass es im Angesicht des Angriffs durch die Versailler eine Machtkonkurrenz zwischen drei Parteien dann gegeben hat. Zum einen der Rat, der über militärische Fragen entscheiden will, aber in diesen Fragen völlig unerfahren war. Also man erinnert sich daran, das sind viele Leute, die überhaupt gar nicht bekannt sind und die eben auch sozusagen keine großen militärischen Erfahrungen haben. Zum anderen das Zentralkomitee, das nach seiner Übergabe der Macht an den Rat weiter fortbesteht und im Angesicht des Angriffs Führungsanspruch über die militärischen Fragen wieder beansprucht. Ne? Also das war sozusagen das Problem. Das Zentralkomitee war sozusagen in der Situation, wo es die Macht in die Hände bekommen hat, also war es so eingestellt zu sagen, hier, wir haben hier sozusagen nur eine Übergangsfunktion und geben jetzt die Macht ab. Und dann sieht sie aber, wie sozusagen im Rat der Pariser Kommune während des Angriffs der Versailler halt Leute sitzen, die von militärischen Problemen überhaupt gar keine Ahnung haben. Und sie sind es ja aber selber, die eben sozusagen diese militärische Erfahrung haben. Und deswegen sind die dann sozusagen in Konkurrenz getreten zum Rat der Pariser Kommune. Und als dritte Partei zuletzt der Wohlfahrtsausschuss in jakobinischer Tradition, der sich während des Angriffs durch die Versailler gründete und zentralistisch die Verteidigung übernehmen wollte, aber ebenfalls scheiterte. Also das war halt eben das, was sozusagen die Blanquisten halt sozusagen gelernt hat. Die hatten gelernt, sich militärisch zu organisieren und als sozusagen eine eigentlich ziemlich alleinstehende revolutionäre Kraft halt sozusagen Aufstände anzuzetteln. Und da dachten die, in dieser Situation können sie auch sozusagen das Heft umreißen. Fazit davon jetzt, die militärische Organisierung der Kommune war chaotisch und beeinträchtigt durch die Machtkonkurrenz zwischen den drei genannten Parteien. Auch der Rat der Kommune selbst war von Konkurrenz durchzogen. Im Laufe der Zeit und insbesondere angesichts des Angriffs der Versailler führte dies innerhalb des Rates zu einer hauptsächlichen Spaltung zwischen Majorität und Minorität. Die Majorität war eher durch eine jakobinistische Tradition geprägt und versuchte, ein vermeintlich pragmatisches Vorgehen zu forcieren. Die Minorität bestand aus sozialistischen, die Majorität will halt eben jetzt sozusagen auch versuchen, zentralistisch halt sozusagen diszipliniert halt die Situation zu retten. Und das ist natürlich dann auch beschränkt sozusagen auf politisches Vorgehen. Im Gegensatz dazu die Minorität, die bestand aus sozialistischen Revolutionären, die gegenüber einer vermeintlichen Pragmatik die revolutionären Bestrebungen der Pariser Kommune vorantreiben wollten und eben die sozialen Probleme in dieser Situation auch immer mit im Blick haben wollten und lösen wollten. Lavrov beschreibt diesen Konflikt wie folgt. Dieser Streit innerhalb des Rates der Kommune, der sich während der ganzen Zeit ihres Bestehens fortsetzte und am Zerfall der neuen Ordnung bestimmt nicht weiter beteiligt war als die Truppen von Versailles, hatte seine Wurzeln im Übrigen nicht nur in der persönlichen Verbitterung und den kleinlichen Intrigen, über die sich Lissagarese empört. Hier stießen wieder die zwei oben dargestellten Strömungen aufeinander. Die Strömung des proletarischen Sozialismus, der sich noch kein bestimmtes politisches Programm erarbeitet hatte und noch nicht in einer starken aktionsfähigen Partei organisiert war, jedoch allein alle gesellschaftlichen Aufgaben der Epoche in einem logischen System umfasste, und die Strömung des traditionellen Jakobinertums, das zwar im Grunde nichts gegen sozialistische Lösungen hatte, jedoch kein besonderes Interesse für sie empfand und nur bemüht war, die aus der Epoche des Konvents überlieferten Methoden wieder anzuwenden. Zitat Ende. Kurzum, der Konflikt innerhalb des Rates führte bald zu seiner Handlungsunfähigkeit, was angesichts der Kriegssituation fatale Folgen hatte. Entscheidend für das Scheitern der Pariser Kommune ist ebenfalls das Gefälle von Stadt und Land. Erst sehr spät hatte der Rat eine Adresse an die Bauern geschrieben. Es kam kaum zu einer Kommunikation mit der Provinz, die dadurch fest in den Händen der Konservativen blieb. Nur eine starke Kommunebewegung auf dem Land hätte ein Bestehen der Kommune stützen können. Was auf dem Land ausblieb, geschah, wie ich das oben auch schon mal kurz erwähnt hatte, in einigen anderen größeren Städten in Frankreich. Diese Versuche der Konstitution von Kommunen blieben jedoch allesamt kurzfristig. Sie waren nur von einer schwachen Bewegung getragen und konnten sich kaum gegen die Versailler verteidigen. Auch hier besteht ein wesentlicher Mangel darin, dass es keine Kommunikation zwischen den Kommunen gab, die von Paris hätte ausgehen müssen. Einer der entscheidenden Punkte ist ebenfalls, dass die Kommune die staatliche Bank und die Staatskasse unangetastet ließ. Dies wäre ein entscheidender machtstrategischer Vorteil für die Kommune gewesen. Das betont Marx auch sehr stark in seinen Schriften. Also da war sozusagen die Pariser Kommune sehr zögerlich. Das wäre sozusagen der bewundene Punkt der Bourgeoisie gewesen. Ohne eine Garantie, dass sie sozusagen die Nationalbank haben, hätten die auch sozusagen schwierig andere Bündnispartner finden können. Der Hauptfaktor war letztlich natürlich das Eindringen der Versailler Armee in Paris und die militärische Unterstützung, die Versailles von den Preußen erhalten hat. Selbst wenn die Kommune militärisch besser organisiert gewesen wäre und die Versailler hätten zurückgeschlagen werden können, hätten die Preußen sicherlich keine soziale Republik in Frankreich akzeptiert. Und damit komme ich zum Niedergang der Kommune. Bereits am 17. April begannen die Versailler Truppen ihre Offensive gegen die Pariser Kommune. Im selben Zuge unterbrach sie wichtige Transportlinien zur Versorgung der Stadt. Also das muss man sich auch vorstellen, sozusagen die Pariser Bevölkerung hatte ja sozusagen in der Zeit vor der Kommune sehr unter der Belagerung durch die Preußen gelitten. Und jetzt gibt es sozusagen eine zweite Belagerung durch die Versailler, durch die eigenen Landsleute. Am 21. April versuchen die Freimaurer zwischen Versailles und Paris zu vermitteln. Also man muss das wirklich betonen, dass die Freimaurer von Paris sich wirklich sozusagen auch sozialistisch geäußert haben und sich auf die Seite auch des revolutionären Teils der Pariser Kommune geschlagen hatten. Und sie haben halt irgendwie gedacht, dass sozusagen mit so einer symbolischen Aktion, weil nämlich in der Versailler Regierung auch Freimaurer gewesen sind, haben sie gedacht, dass sie da eine Vermittlung unternehmen können. Und haben sich sozusagen an die Außenforts von der Pariser Kommune gestellt und haben da sozusagen die Freimaurerfahnen enthüllt. Und das hat tatsächlich auch sozusagen zu einer Waffenpause geführt, die ein oder zwei Tage dauerte, aber dann waren die Freimaurer auch egal für die Versailler. Am 26. April landen die Versailler vor Paris und können das Fort Issy einnehmen, die am 30. April vorerst von der Nationalgarde zurückerobert werden kann. Am 3. Mai begeht die Pariser Kommune einen Massenmord an gefangenen Föderierten. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich das hier jetzt durcheinander gebracht hatte. Es gab sozusagen, die Pariser Kommune hatte Geiseln genommen und hatte sozusagen immer gedroht, hier, Thiers, wenn du weiter Paris angreifst, dann bringen wir die irgendwann um. Und eigentlich also wieso, wie Marx das beschreibt, ich weiß auch nicht genau, ob das 100% stimmt, weil Marx natürlich auch die Pariser Kommune in einem sehr guten Licht darstellen will. Die Pariser Kommune war gegenüber ihren Gefangenen eigentlich sehr sozusagen, also auch sehr gewaltfrei und haben dann das versucht sozusagen als ein, auch als ein machtstrategisches Mittel einzusetzen und haben gesagt, hier, wenn ihr Blanqui freilasst, dann lassen wir diese Geiseln frei. Und dann, darauf ist Thiers nicht eingegangen, weil er auch sehr gut wusste, wenn jetzt so ein Typ wie Blanqui nach Paris kommt, dann hat sozusagen, also dann ist der Aufstand dermaßen gut organisiert, dass auch sozusagen, dass ich auch mit meiner Armee da Probleme haben werde. Und dann sozusagen haben die Kommunarden dann auch ernst gemacht und haben sozusagen einige Geiseln dann erschossen, was natürlich ja sozusagen auch die Stimmung dann in Versailles sehr angeheizt hat. Am 4. Mai beginnen schwere Kämpfe um das Fort von Bonnes. Am 7. Mai stellt Thiers Paris ein Ultimatum, um die Stadttore zu öffnen. Am 17. Mai erreichen die Kampfhandlungen die Vororte von Paris. Also ich habe jetzt diese Forts immer so erwähnt, das waren so Befestigungsanlagen, die so sozusagen um Paris so drumherum waren. Und dann fingen erst die Vorstädte von Paris an. Am 17. Mai erreichen die Kampfhandlungen die Vororte von Paris. Am 21. Mai können die Versailler Truppen durch einen Verrat durch das Stadttor von Saint-Cloud nach Paris eindringen. An diesem Tag findet die letzte offizielle Sitzung des Rats der Kommune statt. Von nun an sind die einzelnen Arrondissements von Paris darauf angewiesen, sich dezentral zu verteidigen. Und als sozusagen der Rat dann auch militärisch versagt hatte, war das dann die Parole, die ausgegeben wurde: Bürger von Paris, jetzt ist es an euch, ihr müsst jetzt dezentral sozusagen Barrikade für Barrikade verteidigen. Paris geht nun in den Straßenkampf über. Der Kampf um die Barrikaden beginnt. Am 23. Mai ist Paris zur Hälfte von den Versaillern eingenommen. Ganz Paris steht in Flammen. Und auch dazu nochmal ein Hörbuchauszug. Am Sonntag, den 21. Mai, um 2 Uhr nachmittags, lauschten 8000 festlich gestimmte Menschen im Tuilerienpark einem Wohltätigkeitskonzert zugunsten der Witwen und Waisen der gefallenen Nationalgardisten. Und noch wusste niemand, dass die Zahl der Ärmsten, die es zu unterstützen galt, binnen kurzem erschreckend ansteigen sollte. Denn, wie man später erfuhr, am selben Nachmittag gegen 16:30, während das Konzert noch lief, drangen die Regierungstruppen durch die Porte de Saint-Cloud nach Paris ein, besetzten Auteuil und Passy und erschossen alle Nationalgardisten, die sie zu fassen bekamen. Später hieß es, um 7 Uhr abends seien mindestens 20.000 Versailler in der Stadt gewesen, aber von den Spitzen der Kommune war weit und breit nichts zu sehen und zu hören. Was zeigt, wenn man eine Revolution machen will, muss man eine gute militärische Erziehung haben. Aber wenn man die hat, macht man keine Revolution, sondern steht auf Seiten der Macht. Und darum sehe ich keinen Grund, ich meine keinen vernünftigen Grund, eine Revolution zu machen. Am Montagmorgen brachten die Versailler ihre Kanonen am Arc de Triomphe in Stellung und jemand hatte den Kommunarden die Orde erteilt, eine koordinierte Verteidigung aufzugeben und sich dezentral zu verbarrikadieren. Jeder in seinem Viertel. Wenn das wahr ist, hatte die Dummheit ihrer Anführer einmal mehr Gelegenheit zu brillieren. Überall wurden Barrikaden errichtet, unter Mithilfe einer sichtlich enthusiastischen Bevölkerung. Auch in Vierteln, die der Kommune feindlich gesinnt waren, wie dem der Oper und dem des Faubourg Saint-Germain, wo die Nationalgarden hochelegante Damen in den Häusern aufscheuchten und sie antrieben, ihre kostbarsten Möbel auf den Straßen anzuhäufen. Man spannte ein Seil quer über die Straße, um den Verlauf der Barrikade zu bezeichnen, und jeder eilte herbei, um einen herausgerissenen Pflasterstein oder einen Sandsack zu bringen. Aus den Fenstern wurden Stühle, Kommoden, Bänke und Matratzen geworfen, mal mit Zustimmung der Bewohner, mal während sich die Bewohner heulend im letzten Zimmer einer nun leeren Wohnung zusammendrängten. Ein Offizier deutete auf seinen fleißig arbeitenden Trupp und forderte mich auf: »Vorwärts, Bürger! Legen auch Sie mit Hand an! Es ist auch Ihre Freiheit, für die wir zu sterben bereit sind.« Ich tat, als gäbe ich mir einen Ruck, ging scheinbar einen Hocker holen, der am Ende der Straße aus einem Fenster gefallen war, und verdrückte mich um die Ecke. Seit mindestens einem Jahrhundert macht es den Parisern Spaß, Barrikaden zu bauen. Und dass sie dann beim ersten Kanonenschuss zusammenbrechen, scheint sie nicht weiter zu stören. Barrikaden baut man, um sich als Held zu fühlen. Aber ich möchte sehen, wie viele von diesen Helden bis zuletzt auf ihren Barrikaden ausharren. Sie machen es wie ich. Und nur die Dümmsten verteidigen die Barrikaden und werden dann standrechtlich erschossen. Nur von einem Fesselballon aus hätte man erkennen können, wie sich die Dinge in Paris entwickelten. Einige Stimmen sagten, die École Militaire sei besetzt worden, wo die Kanonen der Nationalgarde untergebracht worden waren. Andere berichteten von Kämpfen an der Place Clichy. Wieder andere wollten wissen, dass die Deutschen den Regierungstruppen den Zugang im Norden gestattet hätten. Am Dienstag wurde Montmartre erobert und 40 Männer, 3 Frauen und 4 Kinder wurden an den Ort gebracht, wo die Kommunarden im März die Generäle Lecomte und Thomas erschossen hatten, wurden auf die Knie gezwungen und ihrerseits erschossen. Am Mittwoch sah ich viele öffentliche Gebäude in Flammen stehen, darunter den Tuilerienpalast. Jemand sagte, sie seien von den Kommunarden in Brand gesteckt worden, um den Vormarsch der Regierungstruppen aufzuhalten. Und es gäbe sogar vom Satan besessene Jakobinerinnen, die Pétroleuses, die mit Eimern voller Öl herumliefen, um die Brände zu beschleunigen. Andere schworen darauf, dass es die Haubitzen der Regierungstruppen waren. Und wieder andere gaben die Schuld einstigen Bonapartisten, die die Gelegenheit nutzten, um kompromittierende Archive zu vernichten. Und im ersten Moment dachte ich, wenn ich an Lagranges Stelle wäre, würde ich auch so handeln. Aber dann sagte ich mir, dass ein guter Geheimdienstagent seine Informationen verbirgt, aber niemals vernichtet. Denn sie können ihm immer noch dazu nützen, jemanden zu erpressen. Am 24. Mai erobern die Versailler das Stadtzentrum. Am 25. Mai ist der größte Teil von Paris in den Händen der Versailler. Am 26. Mai begehen die Versailler einen Massenmord an Frauen, Kindern und Greisen. Im Gegenzug erschießen Kommunarden ca. 50 Geiseln, unter ihnen auch der Erzbischof von Paris. Also genau deswegen, ich hatte mich vorhin schon ein bisschen gewundert, warum das da schon kam. Also das war jetzt halt. Am 27. Mai sind die letzten kämpfenden Kommunarden auf den Friedhof von Père Lachaise zurückgedrängt. Am Vormittag des 28. Mai wird die letzte umkämpfte Barrikade gestürmt. Große Teile von Paris liegen nun in Schutt und Asche. Am 28. Mai verkündet der Generalmarschall McMahon die Wiederherstellung der Ordnung. In der Blutwoche vom 22. bis in den Juni hinein sterben über 30.000 Kommunarden. Die Versailler Armee geht dabei mit einer unvorstellbaren Grausamkeit vor. Es werden keine Gefangenen gemacht, oft werden wahllos Exekutionen vorgenommen. Überall in Paris türmen sich Leichen. Die Zahl der Exekutionen geht über jedes Maß militärischer Rationalität hinaus. Lisa Garay schreibt dazu: Wie ist diese Barbarei zu rechtfertigen? Der offizielle Bericht bringt nur sehr wenig Versailler Tote. 877 für die ganze Dauer der Operationen vom 3. April bis zum 28. Mai. Die Raserei der Versailler konnte sich also nicht mit Repressalien entschuldigen. Wenn eine Handvoll Verzweifelter und Tausender ihre Brüder zu rächen von etwa 300 ihrer erlittenen Feinde, die sie in der Gewalt hatten, 63 erschossen, so verhüllt die heuchlerische Reaktion ihr Haupt und protestiert im Namen der Gerechtigkeit. Was wird denn diese Gerechtigkeit sagen, wenn man den Prozess gegen jene einleiten wird, die systematisch, ohne Besorgnis um den Ausgang des Kampfes und vor allem noch nach beendigtem Kampf 20.000 Personen erschießen ließen, wovon 3/4 gar nicht mitgekämpft hatten? Die Soldaten zeigten hier und da noch Anwandlungen von menschlichem Gefühl. Man sah welche mit gesenktem Haupte von den Hinrichtungen zurückkehren, aber die Offiziere ließen nicht einen Augenblick in ihrer Rohheit nach. Selbst nach dem Sonntag ermordeten sie noch die Gefangenen und schrien bei den Hinrichtungen Bravo. Den Mut der Opfer nannten sie Unverschämtheit. Sie werden diese Schandtaten vor Paris, vor Frankreich, vor der kommenden Generation zu verantworten haben. Endlich schnürte noch der Geruch des Blutbades selbst den Wütendsten die Kehle zu. Die Pest, nicht das Mitleiden, machte sich geltend. Myriaden Pestfliegen flogen von den verwesenden Leichen auf. Die Straßen lagen voller toter Vögel. Der Avenir Liberal hatte, als er die Proklamation von McMahons pries, die Worte Fléchins auf ihn angewendet. Er verbirgt sich, aber sein Ruhm verkündigt ihn. In der Tat, den Ruhm des Turenne von 1871 verkündete sogar die Seine. Und da spielt Lisa Garay darauf ein, dass nämlich ein roter Blutstreifen die ganze Seine hinuntergeflossen ist, weil man da einfach die Leichen reingeschmissen hatte. In einzelnen Straßen versperrten die Leichen den Fahrweg und starrten die Vorübergehenden mit ihren offenen Augen an. Am Faubourg Saint-Antoine fand man überall ganze Haufen, aufgeschichtet, die zur Hälfte weiß waren vom Chlor. An der École Polytechnique bedeckten sie eine Ausdehnung von 100 Meter Länge und 3 Meter Höhe. In Passy, das nicht zu den größten Mittelpunkten der Hinrichtung gehörte, lagen 1100 beim Trocadéro. Auch die von einer dünnen Schicht bedeckten, zeigten ihre Totengesichter. Und die grausamsten Schilderungen von Lissagré habe ich euch dabei auch noch erspart. Und ich erspare euch jetzt auch nochmal die Schilderungen von Umberto Ecos Protagonist. Und kommen dazu einfach nochmal sozusagen, ja, nach diesem traurigen Ende sozusagen so ein kleines Fazit zu ziehen. Weil ich habe ja am Anfang gesagt, dass sozusagen die Rekonstruktion der Pariser Kommune und die Diskussion, die darüber folgte, dass sich da sozusagen ganz viele Deutungen überschrieben haben und dass sozusagen es selbst für einen Teilnehmer der Kommune nicht sozusagen möglich war zu behaupten, er macht jetzt eine wahrheitsgemäße Rekonstruktion dieser Ereignisse. Aber ich denke, es muss natürlich auch darum gehen, sozusagen eine historische Wahrheit der Pariser Kommune zu erarbeiten. Und ich habe mir so 4 Punkte notiert, wo ich sagen würde, das sind so Punkte, also das ist die Wahrheit der Pariser Kommune. Und das ist zum einen das Räteprinzip, wo ich auch sagen würde, seit der Pariser Kommune hat sich überall da, wo es wirklich revolutionäre Situationen gegeben hat, das Räteprinzip durchgesetzt. Und das, ja, das bedeutet vor allem auch eine bestimmte Art und Weise des Mandats, wenn man so einen Rat wählt. Dass nämlich sozusagen die Räte kein Mandat haben, dass sie dazu bemächtigt, alles nur in ihrem Gewissen Stehende zu tun und dass sie sozusagen einen Auftrag einfach haben, den sie jetzt durchführen nach ihrem eigenen Gusto, sondern dass die Räte sozusagen in einer ständigen Kommunikation mit denen stehen, die diese Verwaltungstätigkeiten halt betreffen. Und dass sie auch sozusagen immer wieder kontrolliert werden und immer wieder abgesetzt werden können. Dann ist sozusagen eine Wahrheit der Pariser Kommune das Prinzip der Antistaatlichkeit. Und ich finde, das kann man gut an der theoretischen Entwicklung von Karl Marx einfach nachzeigen, der sich zum Staat ja sozusagen in seinen Schriften relativ wenig geäußert hat. Und es gibt halt die Schrift zur Judenfrage, die halt eine relativ frühe Schrift von ihm ist, wo er auch sozusagen schon sehr staatskritisch ist, aber darin noch sehr philosophisch bleibt. Und was dann auch ja so später sozusagen dann überschattet wird von zum Beispiel im Kommunistischen Manifest, wo es halt auch bei Marx um die sozusagen Eroberung des politischen Apparates geht, um die Eroberung des Staates, um den Staat dann einsetzen zu können. Und das hat sich sozusagen mit der Erfahrung der Pariser Kommune von Marx geändert. Also, und auch Maximilian Rubel, was ein rätekommunistischer Theoretiker ist, hat gesagt, in Marxens Reflexion auf die Pariser Kommune ist Marx eigentlich zu einem Theoretiker des Anarchismus geworden, weil er nämlich sozusagen herausarbeitet, dass das Prinzip der Pariser Kommune darin besteht, dass sie sozusagen kein Staat mehr im bürgerlichen Sinne ist. Dann ist eine wesentliche Erfahrung der Pariser Kommune, die sozusagen auch, ja, die einen wahrscheinlich auch erstmal so ein bisschen ratlos dastehen lässt, ist die, dass die Pariser Kommune gezeigt hat, dass man die Situation, in der die Revolution ausbricht, diese Situation können nicht die Revolutionäre selbst bestimmen. Also die Internationale Arbeiterassoziation hatte sich in diesem Jahrhundert aufgestellt und die haben geahnt, es wird sozusagen in der nächsten Zeit wird was Revolutionäres passieren und wahrscheinlich wird das auch im Zuge des Deutsch-Französischen Krieges irgendwie sozusagen passieren. Aber sie konnte nicht sagen, dass es sozusagen mit der Belagerung von Paris passiert und stand ja auch dann sozusagen dem Zentralkomitee der Nationalgarde auch erstmal befremdlich gegenüber und wusste nicht so recht anfangen, was damit. Und das ist, glaube ich, eine wesentliche Erfahrung, die auch die Arbeiterbewegung gemacht hat. Es kann nicht darum gehen, sozusagen die Revolution zu machen, das heißt den Zeitpunkt zu bestimmen, in dem die Revolution ausbricht, sondern es kann, wenn, dann kann es nur darum gehen, auf diesen Moment vorbereitet zu sein. Und das hat ja dann sozusagen die Arbeiterbewegung dann auch versucht. Und auch sozusagen das, was an der Sowjetunion dann so scheiße war, ist, glaube ich, auch so ein bisschen dann wiederum ein Resultat daraus, dass man dann dachte, okay, wir müssen uns so gut vorbereiten und so gut aufgestellt sein dann in dieser Situation. Ja, also das ist halt so ein Problem, die Situation der Revolution nicht selbst wählen zu können. Und dann natürlich das zentrale Problem ist das Verhältnis von Stadt und Land. Also das hat sich in der Pariser Kommune gezeigt, dass eben sozusagen, ja, sozusagen Paris war revolutionär, weil Paris modern war. Das Land war nicht modern und war deswegen auch nicht revolutionär. Und aber das stellt sich ja, es wird ja dann, wäre dann auch im weiteren Verlauf der Pariser Kommune, wenn sie nicht niedergeschlagen werde, zu einem Problem geworden. Wie regelt man eigentlich das Verhältnis von Stadt und Land, weil ja die Städte immer noch abhängig sind von der Agrarproduktion. Und ich würde sagen, dass es heute auch immer noch so ist, dass die Städte immer noch wesentlich von der Agrarproduktion abhängen. Und das wird sozusagen ein sehr wichtiges Problem sein, wenn es zu einer revolutionären Situation kommt. Gut, zum Abschluss vielleicht noch so ein paar parolenartige Sätze. Die Pariser Kommune wurde blutig niedergeschlagen. Seitdem kann jeder wissen, dass die bürgerliche Gesellschaft in unversöhnlichem Widerspruch zu derjenigen Bewegung steht, die den jetzigen Zustand aufhebt. Die Bedingungen dieser Möglichkeit hat sie selbst hervorgebracht und blutig niedergeschlagen. Vielen Dank. Und ich soll darauf hinweisen, genau, ich habe sozusagen eine Figur, die ich eigentlich unbedingt erwähnen wollte, war Jules Vallée, der eine Autobiografie geschrieben hat, die heißt Jacques Ventrat. Das war eben sozusagen ein Teilnehmer der Pariser Kommune, der auch, ja, der sehr eindrücklich auch beschreibt, was Verwirrungen das eigentlich auch waren in der Pariser Kommune und wie zynisch teilweise alles auch abgelaufen ist. Und also diese Autobiografie, die ist wirklich unglaublich lesenswert und es hat auch mal hier im Golem eine Lesung aus dieser Autobiografie stattgefunden und das kann man sich auch noch auf der Homepage vom Golem anhören. Also das kann ich auch nur empfehlen, wer Lust hat, sich weiter mit der Pariser Kommune auseinanderzusetzen, der kann das eben mit Jacques Ventrat machen, es lesen oder es beim Golem nachhören.